Langweilig? Langweilig, altmodisch, konservativ. Mit diesen Visitenkarten können wir niemanden mehr beeindrucken. Sie sind, naja, langweilig halt. Und nur deshalb hast du uns herbestellt? Also ich finde sie ganz schön. Es sind immer noch die gleichen alten Karten, die wir zu Beginn unserer Detektivkarriere hergestellt haben, um Alfred Hitchcock zu beeindrucken. Na und? Hat doch auch funktioniert. Ja schon, aber das ist ewig her. Die Typografie, das Layout, die Schrift, alles völlig altbacken. Ich bitte dich, Zweiter, wir geben uns mit diesen Uralt-Visitenkarten ab. Na und? Hat doch irgendwie seinen Charme. Es ist unprofessionell. Wir brauchen neue Karten. Wenn das schon feststeht, warum mussten wir denn dann extra herkommen? Um eure Hausaufgabe abzuholen. Überlegt euch was für die neuen Karten. Ach, Hausaufgabe. Bis Ferienbeginn will ich erste Vorschläge sehen. Hausaufgaben? Mist, ich muss noch Mathe machen. Ich muss los, Kollegen, sonst kriege ich das nicht noch auf die Reihe. Ciao. Ja, ciao. Ja, ich werde mich mal Peter anschließen. Bis morgen, Just. Ach, nee. Das sieht auch noch nichts aus. Mann. Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja. Hallo? Wer ist da? Justus Jonas? Ja. Ich habe einen Fall für euch. Wer spricht denn da? Ein Rätsel. Würden Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Mein Name ist unwichtig. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Löst das Rätsel. Welches Rätsel? Hören Sie, wenn das ein Scherz sein soll, dann... Kein Scherz. Niemand wird sein Leben verlieren, wenn ihr das Rätsel der Sphinx nicht löst. Ich rufe wieder an. Was? Oh, noch drei Tage Schule. Ich mach drei Kreuze, wenn diese Schule vorbei ist. Ey, Bob, hörst du mir überhaupt zu? Wie? Ja klar, natürlich. Das war eine Lüge. Du bist in Gedanken schon in den Ferien, was? Nein, bei Jelena. So, bei Jelena. Seid ihr mal wieder verabredet? In einer halben Stunde. Daher hoffe ich, dass Justus es kurz macht. Es geht bestimmt um die Pläne für die Ferien. Habe ich dir erzählt, dass meine Eltern wegfahren? In zwei Tagen habe ich sturmfreie Bude. Ja, du Glücklicher. Stell dein Fahrrad doch nicht so blöd in den Weg. Hi, Just. Was geht am Morgen mit vier Beinen, am Mittag mit zwei und am Abend mit drei Beinen, hat aber nur eine Stimme? Das ist eine typische Justus-Jonas-Begrüßung. Wie wär's das nächste Mal mit einen schönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Freunde? Los, Kollegen, löst das Rätsel oder sterbt. Hä? Sind wir deshalb hier? Um Rätselfragen zu beantworten? Oder um zu sterben? Also schön. Etwas, das morgens auf vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen läuft. Sowas gibt's nicht. Wenn ich die Sphinx wäre und du ein ahnungsloser Wanderer auf dem Weg nach Theben, müsste ich dich nun erwürgen. Bitte? Die Sphinx. Ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie. Jeder, der an ihr vorbei wollte, musste dieses Rätsel lösen. Und war die Antwort falsch, hat sie ihn erwürgt. Ja, und warum erzählst du uns das? Weil ich gestern einen anonymen Anruf bekommen habe. Der Anrufer sagte, wir sollten das Rätsel der Sphinx lösen. Also ein neuer Fall? Das Rätsel der Sphinx, wenn ich das schon höre, da wird mir gleich ganz wirr im Kopf. Nun übertreib mal nicht, Peter. So schwierig ist das Rätsel auch wieder nicht. Nicht? Weißt du die Lösung etwa schon? Natürlich. Die Antwort lautet der Mensch. Hä? Als Säugling krabbelt er auf vier Beinen, als Erwachsener geht er auf zweien und als Geist benutzt er einen Stock als drittes Bein. Wie ist denn darauf gekommen? Ich habe es nachgelesen. Na schön. Nun? Was fangen wir jetzt mit dieser Antwort an? Der Unbekannte hatte angekündigt, noch einmal anzurufen. Ich hoffe, das tut er bald. Ich bin nämlich gleich verabredet. Mit Jelena? Ist er das etwa? Justus Jonas von den drei Detektiven? Das Rätsel der Sphinx. Habt ihr es gelöst? Ja, Sir. Die Antwort lautet der Mensch. durchschlagender Erfolg. Also Leute, wenn ihr mich fragt, das ist reine Verarsche. Hey, wir kriegen einen Fax. Eine kopierte Buchseite. Hm? Sag ich mal. Wer hat die denn geschickt? Keine Ahnung. Der Absender hat die Kopfzeile gelöscht. Eine Botschaft von Geisterhand. Na toll. Ich glaube, das Rätsel der Sphinx war nur ein Test. Das hier ist das wirkliche Rätsel. Es ist ein Auszug aus dem Lexikon der Geheimbünde. Sphinx, eine geheime Organisation von Archäologen. Da sie auf die staatlichen Genehmigungen verzichten, sind sie Kriminelle, die an verborgenen Reichtümern interessiert sind. Erste Aktivitäten sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. In den letzten Jahrzehnten ist es jedoch sehr ruhig um die Organisation geworden. Es ist fraglich, ob sie überhaupt noch existiert. Kritiker behaupten sogar, Sphinx sei ein moderner Mythos und es hätte diese Gruppe nie gegeben. Wow. Klingt interessant, nicht wahr? Ja, aber warum hat er uns das gefaxt? Damit wir das Rätsel lösen. Welches Rätsel? Das Rätsel der Sphinx. Das dieser Geheimorganisation. Ich schlage vor, Bob macht sich gleich auf den Weg ins Zeitungsarchiv. Peter, du gehst in die Bibliothek und versuchst dort etwas rauszufinden. Und du bleibst voll zu Hause und wartest däumchendrehend auf Neuigkeiten. Nein, ich werde über das Internet versuchen, Antworten zu bekommen. Was auf das Gleiche hinausläuft. Tut mir leid, Kollegen, aber wie ihr wisst, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht morgen. Ach, dein Mangel an detektivischem Eifer ist beklagenswert, Bob. Aber schön, dann eben morgen. Ja, danke schön, Justus, sehr gnädig. Dann will ich aber ein paar interessante Ergebnisse hören, ja? Die Antworten, auf die Justus im Internet stieß, waren jedoch mehr als zweifelhaft. So hoffte er inbrünstig darauf, dass Bob und Peter etwas herausgefunden hatten. Hey. Und? Nichts und. Ich bin jetzt Experte in griechischer und ägyptischer Mythologie, aber ansonsten ist nichts bei meiner Wühlerei in der Bibliothek rausgekommen. Und diesen Verein gibt es nicht. Das Gefühl habe ich auch. Hallo Kollegen. Hi Blackie. Ja, was ist denn mit euch? Ihr seht ja nicht gerade glücklich aus. Sind wir auch nicht. Erzähl uns bitte, dass du mehr herausgefunden hast als wir. Mehr als gar nichts nämlich. Ich habe einen alten Artikel entdeckt, der uns vielleicht weiterbringt. Zeig her. Ja. Hier, Moment. Das war nämlich gar nicht so einfach. Ich wollte schon aufgeben, als Miss Grayson doch noch eine Idee hatte. Sie erinnerte sich an einen Fall, der vor rund 12 Jahren durch die Presse ging. Ja, und zwar ging es da um eine Gruppe von Archäologen, die in Laos mit den Ausgrabungen an einer Tempelanlage beschäftigt waren. Die Ausgrabungen waren schon seit einigen Monaten im Gange, als dann eine Mitarbeiterin bei der Rückreise nach Amerika vom Zoll erwischt wurde. Wobei? Beim Schmuggel. Sie hatte einige wertvolle Götterfiguren im Gepäck. Um sie zu verhökern? Ja, erst sah es so aus, als wollte sie ihre Kollegen übers Ohr hauen. Aber die Behörden forschten weiter, ob nicht schon vorher Kunstschätze geschmuggelt worden waren. Und? Halte ich fest, bei der Überprüfung kam heraus, ja, dass die Ausgrabung gar nicht von offizieller Seite genehmigt worden war. Aber wie sind sie damit durchgekommen? Ja, indem sie sämtliche Papiere gefälscht, Beamte bestochen und hintergangen haben. Und indem sie einfach so getan haben, als würde alles mit rechten Dingen zugehen. Dreist. Ja, dreist, ganz genau. Als das aufgeflogen ist, sind bestimmt alle festgenommen worden. Nein. Als die Wahrheit ans Licht kam, war die Ausgrabungsstätte verlassen. Das gesamte Team war geflohen. Natürlich nicht, ohne die ausgegrabenen Schätze verschwinden zu lassen. Ja, und weder die Schätze noch die Diebe sind je gefunden worden. Interessant. Ja, aber es kommt noch besser. Dr. Maria Svensson, also die Frau, die beim Schmuggelversuch erwischt wurde, behauptete in einem Verhör, sie gehöre einer Gruppe namens Sphinx an. Später nahm sie es zurück und meinte, sie sei nur als Hilfskraft engagiert worden. Hat man ihr das etwa geglaubt? Nein, die Beweise sprachen eindeutig gegen sie. Dann gibt es Sphinx also wirklich. Da Dr. Svensson bis jetzt unser einziger echter Anhaltspunkt ist, sollten wir sie ausfindig machen. Weißt du, wo sie wohnt? Nein, aber ich werde es bald wissen. Was soll das denn heißen? Ich habe Jelena darauf angesetzt, etwas über sie herauszufinden. Was? Was zum Teufelsgeige hat Jelena mit der Sache zu tun? Sie kann uns helfen. Na klar, Jelena, die Superfrau. Reg dich nicht auf, Just. Sieh mal, sie hat immer noch Kontakt zu Dr. Arroway. Ja, vielleicht weiß sie, wer Maria Svensson ist. Ich habe Jelena gebeten, Dr. Arroway zu fragen. Das hätten wir auch selbst tun können. Aber dann würden wir nicht jetzt schon die Antwort bekommen. Justus Jonas von den drei Detektiven. Hi, Jelena hier. Na, schwer bei der geistigen Arbeit? Kann man sagen. Bob hat mir von eurem Fall erzählt. Ihr wisst also mal wieder nicht weiter. Ich habe mit Dr. Arroway telefoniert. Sie kennt Maria Svensson tatsächlich. Und zwar aus der Studienzeit. Weiß sie, wo Dr. Svensson jetzt lebt? Ja, in Pasadena. Arden Road 348. Okay, Jelena. Okay? Ist das alles? Wie wäre es mit Dankeschön? Danke. Bob, halt mich auf dem Laufenden. Ciao. Wild gemacht, Jelena. Los, Kollegen. Auf geht's. Wir wollen gleich hinfahren. Wieso nicht? Noch was vergessen, Jelena? Was wisst ihr über Sphinx? Wir haben eine Spur. Gut. Ich gebe euch noch 3 Tage, das Geheimnis zu lüften. Dann wird jemand sterben. Sie können uns nicht ruhen. Einer von euch. Wir werden nicht... Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir wird das langsam eine Spur zu krass. Das sind doch nichts als leere Drohungen. Wo willst du das wissen? Vielleicht ist der Typ ein durchgeknallter Psychopath. Ich finde, wir sollten... Das ist der Punkt, an dem du normalerweise von uns verlangst, die Finger von der Sache zu lassen. Stimmt. Aber das funktioniert diesmal nicht. Peter, wenn wir diesen Fall jetzt nicht weiterverfolgen, dann macht der Psychopath womöglich ernst. Dann haben wir also keine Wahl. Eben. Daher ist jede weitere Diskussion überflüssig. Genau, Just. Lasst uns also Maria Svensson einen Besuch abstatten. Ich kann nicht. Meine Eltern fahren morgen in Urlaub und ich habe meiner Mutter versprochen, ihr beim Packen zu helfen. Und außerdem... Schon gut, Peter. Bob und ich fahren allein. Auf geht's. Hier ist es. Svensson. Drück doch mal die Bimmel, Justus. Hast du dir eigentlich überlegt, wie wir vorgehen? Das werden wir spontan entscheiden müssen. Überlass das Reden mir. Nichts lieber als das. Oh, ist niemand da. Wir hätten vielleicht doch besser anrufen sollen. Wollt ihr zu mir? Wenn Sie Maria Svensson sind? Bin ich. Aber ich sage euch gleich, dass ich mir alle relevanten Zeitschriften selber kaufe, bereits Mitglied im Tierschutzverein bin und keinerlei Interesse an politischen Organisationen habe. An religiösen übrigens auch nicht. Darum geht es auch nicht. Mein Name ist Justus Jonas und das ist mein Kollege Bob Andrews. Tag. Wir sind... Auf der Suche nach Informationen. Es geht um den Zwischenfall in Laos, in den Sie vor 12 Jahren verwickelt waren. Himmel, das ist ewig her. Aber ich wüsste nicht, was euch das angeht. Es ist besser, ihr geht jetzt. Oder sollen wir lieber über Sphinx sprechen? Verflucht nochmal! Ach, Ihre Aktentasche! Die ganzen Papiere! Wir helfen Ihnen einsammeln. Hey, was machst du? Her damit! Ich schaff das schon. Verschwindet einfach. Ich bin nicht in der Stimmung, mit 2 vorwitzigen Jungs über meine Vergangenheit zu plaudern. Aber es wäre nur ganz kurz. Wir möchten Sie wirklich nicht belästigen. Nette Frau. Doch, sehr nett. Der Ausflug nach Pasadena hat sich richtig gelohnt. Sollen wir nochmal klingeln? Besser nicht. Wir wissen, was wir wissen wollten. Fahren wir nach Hause. Wir wissen, was wir wissen wollten? Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, wir wissen gar nichts, würde ich sagen. Wir wissen, dass Maria Svensson etwas zu verbergen hat. Sie hat verschreckt die Tasche fallen lassen, als ich den Namen Sphinx erwähnte. Übrigens, hast du gesehen, was das für Bücher waren, die sie mit sich herumgeschleppt hat? Alles Mögliche über irgendwelche Inseln. Mikronesien. Eine Inselgruppe auf der anderen Seite des Pazifiks. Und es waren auch eine Menge Seekarten dabei. Ich frage dich, was will eine Archäologin mit Seekarten? Woher soll ich das wissen? Naja, vielleicht finden wir das heute Abend heraus. Was ist denn heute Abend? Wir haben eine Verabredung. Mit wem? Wenn ich mich nicht täusche, mit Sphinx. Mit Sphinx? Sag, was weißt du, was ich nicht weiß? Und warum? Weil ich das Glück habe, mit einem fotografischen Gedächtnis gesegnet zu sein. So konnte ich mir mit einem schnellen Blick in Dr. Svenssons Terminkalender alles merken, was dort geschrieben stand. Was, alles? Na schön, so viel war es nicht. Aber da war ein Termin für heute Abend 10 Uhr eingetragen. Was für ein Termin? Dort stand Treffen mit S. Am Abend hielten die 3 Fragezeichen vor Dr. Svenssons Haus Wache. Als sie gegen 10 Uhr mit dem Wagen fortfuhr, nahmen die 3 in Peters MG die Verfolgung auf. Die Fahrt endete vor einem Bürogebäude in Los Angeles, welches Dr. Svensson kurz darauf betrat. Mist, wir können hier nicht einfach folgen. Warum denn nicht? Wegen des Wachmanns. Aber wir müssen hinterher, sonst ist sie gleich in diesem Riesenklotz verschwunden. Der Wachmann würde uns aber nicht durchlassen. Die Tiefgarage. Wie bitte? Dieses Gebäude hat eine Tiefgarage. Du meinst, über die kommen wir in das Gebäude? Genau. Ja, da sind doch garantiert Kameras. Guck doch mal, der Wachmann hat Monitore in seinem Raum. Der würde uns doch sofort sehen. Dann muss einer von uns ihn ablenken, während die anderen beiden so schnell wie möglich die Tiefgarage durchqueren. Peter? Ich? Wieso denn schon wieder ich? Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Machst du's? Okay. Gut, der Eingang zum Parkdeck liegt auf der Rückseite. Gib uns 2 Minuten. Dann gehst du da rein und lenkst den Typ so lang wie möglich ab. Verstanden? Verstanden. 2 Minuten später betrat Peter das Foyer. Kann ich dir helfen? Nein, ich komme schon zurecht, danke. Moment, wo soll's denn hingehen? In den vierten Stock. Im vierten Stock arbeitet niemand mehr. Ich weiß, ich wollte auch nur etwas holen, was ich heute Nachmittag vergessen habe. Also genau genommen nicht ich, sondern mein Vater. In diesem Moment entdeckte Peter Justus und Bob auf einem der Monitore. Und wo? Wie bitte? Wo arbeitet dein Vater? In der Buchhaltung. Und was möchtest du nun im Büro deines Vaters? Seine Brieftasche holen. Er hat sie heute im Büro vergessen. Die Theatertickets für heute Abend sind drin und meine Mutter wäre... Bisschen spät fürs Theater, meinst du nicht? Es ist eine Art Nachtvorstellung. Peter konnte nicht anders. Er musste wieder auf die Monitore schauen. Justus und Bob waren gerade an einer Stahltür angelangt. Der Wachmann folgte Peters Blick. Doch da schaltete der Monitor zum Glück auf eine andere Kamera um. Wenn dein Vater wirklich hier arbeitet, dann weiß er ganz genau, dass nach 7 Uhr abends niemand, der hier nicht arbeitet, ohne Termin in dieses Gebäude kommt. Und jetzt verschwinde! Peter scheint seine Sache gut gemacht zu haben. Sonst wären wir schon längst geschnappt worden. Warum ist es nur so weit bis zum 8. Stock? Woher weißt du eigentlich, dass wir da hin müssen? Der Fahrstuhl hat dort gehalten. Ach so. So, 8. Stock. Hier ist es schon. Ja. Mal sehen, eine Werbeagentur, ein Rechtsanwalt, Online-Unternehmen. Ah, was haben wir denn da? Ethno-Art. Kunstwerke aus allen Teilen der Welt. Ja, ich würde sagen, das ist die erste Adresse, bei der wir unser Glück versuchen sollten. Da lang, ja. Da ist jemand. Es muss das Büro hier am Ende des Ganges sein. Ich traue Herrn nicht. Was ist, wenn er uns alle in eine Falle locken will? Sie sehen Gespenster, Juan. Mr. Haddon will seine Ware. Das ist alles. Wir wissen, dass die Montana unbeschadet die Insel erreicht hat. Aber Professor Phoenix Mannschaft hat sich seit 2 Tagen nicht mehr gemeldet. Das kann 1000 Gründe haben. Uns ist doch klar, dass sich diese Expedition erheblich von allen anderen unterscheidet. Aber wenn wir wissen wollen, was mit Professor Phoenix geschehen ist, müssen wir in 5 Tagen an Bord der Haddon Explorer gehen und aufbrechen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Haddon wird uns in Zukunft jede Unterstützung verweigern, wenn wir nicht fahren. Und das bedeutet den sicheren Tod von Sphinx. Einer kennt das Geheimnis. Dieser junge Bursche. Das wissen wir nicht. Aber natürlich, Olin. Haddon traut uns nicht. Er schickt einen seiner Leute zur Überwachung mit. Diese Mutmaßungen sind absurd. Außerdem bringen sie uns keinen Schritt weiter. Und wir haben noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Moment noch, da wir gerade von Überwachung sprechen. Heute Mittag standen 2 Jungen vor meiner Haustür und wollten mit mir über meine Festnahme vor 12 Jahren sprechen. Einer der beiden, so ein unangenehm altkluger Dicker, sprach plötzlich von Sphinx. Wie bitte? Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf reagiert und ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen. In Ordnung, Dr. Svensson. Jetzt sollten wir... Na, nichts ist in Ordnung. Sehen Sie denn nicht, was hier geschieht? Jemand ist uns auf den Fersen. Es waren nur 2 Jungen, Juan. Jetzt sollten wir nochmal die Ausrüstungsliste durchgehen. Einen Augenblick. Oh Mann, der kommt hierher. Weg hier. Los. Hey, bleib stehen. Lauf, Just. 2 Junge, ein super Dicker. Was sind die Bestien? Der Fahrstuhl. Mach schon. Geh zu, du blöde Tür. Wir Während Justus und Bob mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage fuhren, nahmen ihre Gegner die Verfolgung über die Treppe auf. Ungesehen von den Überwachungskameras erreichten die zwei Peters MG. Peter, was ist los? Fahr los, fahr los! Schon gut, schon gut. Am nächsten Tag trafen sich die drei Fragezeichen zu einer Besprechung in der Zentrale. Makatao. Bücher, Karten und einiges an Infos, was ich kopiert habe. Hen. Peter, auf dem Zettel steht immer noch bloß der Name drauf. Sorry, aber ich hatte einfach keine Zeit für Nachforschungen. Natürlich. Ihr wisst ja, meine Eltern sind halt weggefahren. Was für ein Drama. Aber jetzt habe ich sturmfreie Bude. Und das Beste ist, dass meine Eltern die Katastrophe von Zeugnis, die ich morgen überreicht bekomme, erst in 2 Wochen zu sehen kriegen. Ja. Wie gut, dass ich etwas Vorarbeit geleistet und ein paar Kleinigkeiten rausgefunden habe. Bei dem geheimnisvollen Hedden handelt es sich allem Anschein nach um Mr. Joseph Hedden, dem Chef der Hedden Industries. Moment mal, Hedden Industries? Aber das sagt mir doch irgendwas. Die Firma stellt Kunststoffe her. Hedden ist ein sehr ehrgeiziger Mann, der nichts dem Zufall überlässt. Ein Wirtschaftsmagazin hat ihn zum erfolgreichsten Unternehmer des Jahres gewählt. Warum bist du dir so sicher, dass es um diesen Hedden ging? Weil Joseph Hedden auch einige Schiffe besitzt, mit denen er seine Produkte ins Ausland exportiert. Und eines heißt Hedden Explorer. Ja, das Schiff, von dem gestern die Rede war. Wir haben es also mit einem reichen Unternehmer zu tun, der den Leuten von Zwings eine Expedition nach Makatao sponsert. Irgendwas sollen sie dort für ihn tun. Tja, nur was? Was hast du denn über diese Insel rausgefunden, Bob? Ja, einiges. Also, Makatao ist eine Insel in Mikronesien. Mikronesien? Dr. Svensson hatte Bücher und Karten über Mikronesien in ihrer Tasche. Moment mal, wovon redet ihr? Mikri was? Mikronesien. Ein bunt föderierte Kleinstaaten im westlichen Pazifik, bestehend aus etwa 2000 Inseln, die zum Teil vulkanischen Ursprungs sind. Die Hauptstadt ist Colonia auf der Insel Punape, auch Ponape genannt. Müssen wir das so genau... Ich wollte nur einen kleinen Überblick verschaffen. Makatao ist heute unbewohnt, aber es gibt Spuren von Zivilisation auf ihr. Vermutlich. Vermutlich? Ja, es heißt, dass auf Makatao Ruinen eines alten Volkes gefunden wurden. Richtig erforscht wurden sie allerdings nie. Und warum nicht? Weil es verboten ist, die Insel zu betreten. Es liegt so eine Art Fluch auf ihr. Oh, in Ordnung, ich will gar nicht mehr wissen. Ich aber. Erzähl weiter, Bob. Die Mikronesier sind ein abergläubisches Volk. In ihrer Sprache bedeutet Makatao Toteninsel. Ja. Sie glauben, dass ihre Vorfahren dort eine heilige Stätte errichtet haben. Daher haben sie durchgesetzt, dass niemand die Insel betreten darf, damit die Ruhe der Toten nicht gestört wird. Und was ist mit diesen Ruinen? Ja, das ist die große Frage, Just. Die Artikel widersprechen sich in diesem Punkt. In einigen steht, dass die Legenden der Ureinwohner wahr sind. Woanders heißt es aber, die angeblichen Ruinen seien nichts weiter als eine zufällige Felsformation. Ja, und dann gibt es noch die Artikel, in denen behauptet wird, die Ruinen seien nur ein Mythos. Seltsam. Solche Legenden entstehen noch nicht von allein. Ja, also je mehr ich über Makatao gelesen habe, desto rätselhafter wird mir diese Insel. Irgendjemand will was geheim halten. Geheim halten? Wie kommst du da drauf? Wenn ich alle Berichte in eine zeitliche Reihenfolge stelle, ja, dann scheint es so, als habe man die letzten, 3-4 Jahre versucht, das Rätsel vom Makatao herunterzuspielen. Um nicht zu sagen, zu vertuschen. Wie sollte jemand in der Lage sein, etwas in so großem Stil geheim zu halten? Und vor allem was? Genau das fragen sich die Leute von Sphinx auch. Sie wollen herausfinden, ob es diese Ruinen wirklich gibt. Joseph Hedden hat das nötige Kleingeld und kann mal eben eines seiner Schiffe zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung will er sämtliche Schatztruhen voller Gold und Edelsteine, die gefunden werden. Klingt logisch. Aber ist es das, was unser Auftraggeber wissen will? Wie passt die Warnung, dass jemand sterben werde, in die ganze Geschichte? Ja, vielleicht war es nur eine Drohung. Möglich. In 4 Tagen läuft die Hedden Explorer aus. Bis dahin sollten wir herausfinden, worum es geht. Ja, wie sollen wir das denn machen? In Maria Svenssons Nähe können wir uns nicht mehr sehen lassen. Da hast du recht. und deshalb werden wir uns an Hedden halten. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Justus Jonas. Ich möchte gern zu Mr. Hedden. Jonas. Tut mir leid, aber ich habe hier keinen Termin notiert. Wann warst du denn mit Mr. Hedden verabredet? Verabredet? Also eigentlich waren wir gar nicht verabredet. Tut mir leid, aber ohne Termin ist da nichts zu machen. Könnte ich vielleicht so einen Termin bekommen? Einen Moment. Hedden Industries? Wie bitte? Mein Wagen? Ich komme sofort. Tut mir leid, ein Notfall. Ruf doch einfach an und lass dir einen Termin geben. Ja, Madam. So, dann wollen wir doch mal sehen. Nichts. Der Terminkalender von Mr. Hedden. Den kopiere ich mal. So. Mrs. Jefferson, würden Sie bitte den Wagen schicken? Mrs. Jefferson, wer bist du denn? Und wo ist Mrs. Jefferson? Oh, guten Tag. Sind Sie Mr. Hedden? Der bin ich. Justus Jonas. Ich wollte einen Termin mit Ihrer Sekretärin machen, aber sie musste schnell mal raus. Einen Termin? Worum geht es denn? Um ein Interview für die Schülerzeitung. Für die Schülerzeitung? Ja, weil Sie ein so erfolgreicher Mann sind. Und ein Vorbild für jeden strebsamen amerikanischen Schüler. Wenn du mir versprichst, den Satz nicht in deinem Artikel zu bringen, kannst du mich gerne interviewen. Mr. Hedden, verzeihen Sie, ich musste kurz raus. Es war was mit meinem Wagen. Besser gesagt, es war nichts mit meinem Wagen. Jemand hat sich einen Scherz erlaubt. Du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt... Schon gut, Mrs. Jefferson. Ich wollte zwar gerade Feierabend machen, aber bis der Wagen da ist, habe ich noch Zeit. Komm mit ins Büro, Junge. Danke, Mr. Hedden. Rufen Sie bitte den Fahrer an, Mrs. Jefferson. Ein Interview? Er hat dir ein Interview gegeben? Das war ja nicht mein Plan gewesen. Wer rechnet damit, dass er Zeit für sowas hat? Aber klasse, wie ihr Mrs. Jefferson abgelenkt habt. Wie ist denn dein Eindruck von Mr. Hedden? Naja, ist sehr nett. Ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Aber Hedden macht gleich Feierabend. Ich schlage vor, wir verfolgen ihn. Was soll das bringen? Das werden wir dann sehen. Hey, da kommt ein Auto. Könnte das der Fahrer... Das gibt es doch nicht! Das ist Morton! Morton ist Heddens Fahrer, ich glaube es nicht. Das ist hervorragend. Bestimmt kann Morton uns jede Menge über ihn verraten. Und was jetzt? Fahren wir geplant hinterher. Okay. Morton hält. Hedden steigt aus. Und nun? Folgen wir Morton oder Hedden? Morton. Bei Hedden wird es nicht sehr spannend werden. Es sei denn, du willst ihn beim Duschen belauschen. Er wohnt hier. Wo weißt du das? Von ihm. Ich habe beim Interview gefragt, wo er wohnt. Und statt des erwarteten Beverly Hills oder Malibu Beach, sagte er Downtown. Ja, okay. In Ordnung. Die drei Fragezeichen erlebten eine Überraschung, denn der Rolls-Royce steuerte in ein schmuddeliges Viertel mit halb zerfallenen Fabrikhallen. Kein Mensch war auf der Straße zu sehen. Wie in einer Geisterstadt. Der Rolls-Royce hielt auf dem Hof einer verlassenen Fabrik. Hallo Morton, so ein Zufall, dass wir Sie hier treffen. Guten Tag, die Herrschaften. Ich halte diese Begegnung weniger für einen Zufall. Sie haben es gemerkt? Dass ihr mich verfolgt? In der Tat, das habe ich. Alle Achtung, ich will ja nicht angeben, aber eigentlich bin ich ganz gut im Beschatten. Das peilen die wenigsten. Ich hatte gute Lehrer, möchte ich behaupten. Sagen Sie mal, Morton, warum sind Sie denn in diese gottverlassene Gegend gefahren? Ich war der Meinung, dieser Ort sei für ein konspiratives Treffen geeignet. Sie wussten die ganze Zeit, dass Sie verfolgt werden. Haben Sie Ihrem Fahrgast davon erzählt? Nein, warum sollte ich? Ich dachte, die Beschattung galt meiner Person. Nun ja, genau genommen ging es weniger um Sie als um Ihren Fahrgast. Mr. Haddon, steht er unter eurer Beobachtung? Ja, seit heute. Bis gerade eben hatten wir keine Ahnung, dass Sie sein Fahrer sind. Das bin ich auch nicht. Es ist ihm egal, wer ihn fährt. Hauptsache, es geschieht schnell und zuverlässig. Ach so. Haben Sie ihn denn schon oft gefahren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich befugt bin, darüber zu sprechen. Diskretion. Kommen Sie schon, Morton. Wir erwarten doch nicht, dass Sie streng geheime Informationen preisgeben. Ich habe ihn gelegentlich chauffiert. Könnten Sie uns etwas über die Fahrziele verraten? Ausgeschlossen. Dürfte ich erfahren, warum ihr euch so für Mr. Haddon interessiert? Meint ihr, er ist Verdächtiger eines Verbrechens? So genau wissen wir das noch nicht. Daher wäre es ja gut, wenn Sie uns weiterhelfen könnten. Es tut mir leid. Ein Chauffeur muss offen für jeden Menschen und gleichzeitig verschwiegen wie ein Grab sein. Aber möglicherweise könnten Ihre Informationen ein Verbrechen verhindern. Wenn ihr mir einen Beweis erbringt, dass Mr. Haddon in ein Verbrechen verstrickt ist, werde ich darüber nachdenken. Und wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, mein nächster Fahrgast wartet. Ach, Morton, haben Sie heute Abend so gegen 9:30 schon was vor? Tut mir leid, ich fürchte, zu diesem Zeitpunkt bin ich verhindert. Müssen Sie arbeiten? So ist es. Schade. Einen schönen Tag noch und gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Tschüss, Morton. Was sollte das denn? Wolltest du ihn auf ein Glas Wein einladen, damit er redselig wird? Irrtum, Zweiter. Ich wollte lediglich herausfinden, ob wir heute Abend mit Mortons Hilfe rechnen können. Mit seiner Hilfe? Tja, wohl nicht. Du hast ihn ja gehört. Nochmal Irrtum. Er wird uns helfen. Heute Abend um 10 hat Haddon einen Termin. Lass mich raten. Mit S. Exakt. Da, es geht los. Rolls-Royce parkt vor dem Apartmenthaus. Da kommt auch schon Haddon. Er hat wohl in der Empfangshalle gewartet. Na, auf geht's. Die Fahrt durchs nächtliche Los Angeles war ziemlich kurz. Schon nach 10 Minuten stoppte Morton vor der prächtigen Fassade eines Restaurants namens Feuerturm. Oh Mann, da kommt unser Einzimmer mit Anzug und Krawatte rein. Man muss schon zur High Society gehören, um dort essen zu dürfen. Vom Zahlen ganz zu schweigen. Tja, Kollegen, damit dürfte unsere Beschattung zu Ende sein. Wir haben Glück. Er sucht sich einen freien Tisch am Fenster. So können wir ihn wenigstens beobachten. Was soll das bringen? Wenn er sich beispielsweise mit Dr. Swenson trifft, haben wir Gewissheit, dass mit S tatsächlich Swings gemeint war. Oder aber noch was ganz anderes. Ich schmeiß mich weg. Ich fress einen Besen. Ich glaube es einfach nicht. Ich träume. Du träumst nicht, Bob. Das rätselhafte S in Haddons Terminplan steht weder für Sphinx noch für Swenson, sondern für Skinny Norris. Die Unterredung zwischen Skinny und Haddon war bereits nach 10 Minuten beendet. Bob war noch mit Jelena an einer Eisdiele verabredet und er hatte Peter und Justus erlaubt, ihn zu begleiten. Wer zum Teufelsgeiger ist Skinny Norris? Du hast dir nie von Skinny erzählt? Er hat mir so einiges noch nicht erzählt. Oh, Skinny ist der widerlichste Typ, der mir je begegnet ist. Eine schreckliche Nervensäge. Und noch dazu gefährlich. Ein beispielloser Unsympath. Aha. Und warum? Boah, wo soll man da anfangen? Er ist ein blöder, dummer, arschiger... Hinterhältiger, selbstgefälliger, schleimiger... Anmaßender, egozentrischer, missgünstiger... Penner. Exakt. Penner? Ihr meint ein Vagabund, ein Tippelbruder, ein Kluschar? Nein, wir meinen einen Blödmann. Von bedauernswert geringer Intelligenz. Was ihn jedoch nicht weniger anstrengend macht. Und nicht weniger boshaft. Seit unserem ersten Fall hat er immer wieder Ärger gemacht. Schon gut, ich bin im Bilde. Ihr mögt ihn nicht besonders. Und was sagt uns das über den Fall? Dass Haddon Dreck am Stecken haben muss, sonst wird er sich nicht mit Skinny treffen. Keine voreiligen Schlüsse. Skinny ist gar nicht intelligent genug, um es mit einem ausgebufften Geschäftsmann wie Haddon aufzunehmen. Meinst du denn, Skinny hat was mit dem Fall zu tun? Schwer zu sagen. Aber wir müssten es herausfinden können, indem wir ihn beschatten. Noch eine Beschattung? Hört das denn nie auf? Er ist die nächste Spur, die wir haben. Abgesehen von der Hidden Explorer natürlich. Das Schiff? Genau. In 4 Tagen soll es auslaufen. Bis dahin sollten wir herausgefunden haben, um was für eine Expedition es geht. Verdammter Mist. Ich würde so gern mitmachen. Immer wieder blöd. Du kannst uns trotzdem helfen. Kleine Almosen, Hilfsarbeiter Pipifax, die arme Jelena soll auch was zu tun haben. Jobs bitte, okay? Ich hatte nicht vor, dir vorzuschlagen, dass du uns in Zentrale putzen sollst. Aber wie du meinst. Sag schon. Du bist doch gut im Rumtelefonieren. Das ist ja auch die einzige Tätigkeit, bei der man nicht sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Und schon werde ich ernst genommen. Erstaunlich, oder? Dein Sarkasmus geht mir auf die Nerven. Willst du nun mitmachen oder nicht? Ja. Na also. Dann finde doch bitte heraus, ob ein Schiff der Hidden Industries namens Montana in den letzten Wochen nach Makatao ausgelaufen ist. Versuch rauszukriegen, wer an Bord war, ob etwas Besonderes geladen war und wann das Schiff zurückkommen soll. Kein Problem, mache ich mit links. Toller erster Ferientag. Wir beide fahren gleich nach der letzten Stunde zu Skinny, warten bis er sich mittags um 12 bequemt aufzustehen, warten noch länger, bis er das Haus verlässt, verlieren ihn fast auf der Küstenstraße, weil er brettert wie bescheuert und landen schließlich in Santa Monica, wo er in einem Haus verschwindet und wir ihm nicht mehr folgen können. Ja, aber immerhin können wir rausfinden, wen er da besucht und zu welchem Haus er einen eigenen Schlüssel hat. Da hast du recht. Wer geht? Immer der fragt. Also schön. Viel Spaß! Ich bin ja wirklich gespannt, wer da wohnt. Na verdammt, Skinny kommt raus! Versteck dich, Peter, versteck dich! Glück gehabt, er hat ihn nicht gesehen. Mann, das war knapp. Ich dachte schon, Skinny sieht mich. Ja, ich auch. Ja, aber jetzt raus mit der Sprache. Wer wohnt in dem Haus? Du wirst es kaum glauben, Barbara Jefferson. Ach! Heddens Sekretärin? Was wollte er bei ihr und warum um alles in der Welt hat er einen Schlüssel zu ihrem Haus? Er hat ihn todsicher geklaut. Sehr rätselhaft. Erst Hedden, jetzt Mrs. Jefferson. Ach ja, da war noch was. Ich habe noch ein Telefonat belauscht, das Skinny geführt hat. Naja, es war kein richtiges. Genau genommen hat er nur einen Satz gesagt. Die Zeit wird knapp. Hä? Die Zeit wird knapp? Ja. Skinny Norris. Was denn los, Just? Ich war kurz draußen und habe Onkel Titus auf dem Schrottplatz geholfen. In der Zeit hat unser Auftraggeber angerufen und aufs Band gesprochen. Die Zeit wird knapp. Dieser... Er hat uns von Anfang an verarscht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Bei was? Ja, dass Skinny uns verarscht hat. Sphinx gibt es wirklich. Skinny hat uns in diesem Punkt nicht angelogen. Die Frage ist also... Was will er von uns? Glaubst du etwa, dass er das alles ernst meint? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Mir reicht es jetzt mit der Heimlichtuerei. Skinny soll uns selbst sagen, was er im Schilde führt. Wir müssen den Vogel zum Singen bringen. Skinny ein Vogel? Sicherlich nicht. Wenn Skinny irgendein Tier ist, dann doch wohl eher eine Ratte. Oder eine Schlange. Na schön, dann bringen wir eben die Schlange zum Singen. Ich dachte schon, Skinny geht heute gar nicht mehr raus. Schnell, Just, ruf ihn an. Bin schon dabei. Ja? Löst das Rätsel. Welches Rätsel? Wer spricht da? Das ist das Rätsel. Finde heraus, wer ich bin. Wenn das ein Scherz sein soll, dann... Kein Scherz. Jemand wird sterben, wenn du das Rätsel nicht löst. Ich kann dich sehen. Steig aus dem Wagen. Und nun? Geh am Haus vorbei, die Straße runter. Ganz langsam. Wie weit soll ich gehen? Hallo? Also, Skinny, wer bin ich? Justus Baby Fatso Jonas und die nie von seiner Seite weichenden Schatten. Peter der Schisser Shaw und Mr. Langweilig Bob Andrews. Was treibt ihr denn hier? Müsst ihr nicht längst im Bett sein? Das kannst du dir doch wohl denken, Skinny. Wir wollten unseren großen, gefährlichen Auftraggeber mal aus der Nähe sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Und ob du das weißt, Skinny? Du hast bei uns angerufen und uns bedroht. Sag deinem Freund, er soll in Zukunft nicht mehr so viele Drogen nehmen, Dickerchen. Das kann böse enden. Skinny, du Verdammter! Vergiss es, Zweiter. Aus dem kriegst du kein Wort raus. Aber warum leugnet er es? Weil wir die falsche Taktik gewählt haben. Hey, Skinny! Wenn du noch wissen willst, was es mit Sphinx auf sich hat, unsere Nummer hast du ja. Okay, hast du was zu schreiben oder ist dein Gedächtnis tatsächlich so gut, wie du immer behauptest? Letzteres. Also. Vor zwei Wochen lief im Hafen von Los Angeles die Haddon Montana aus. Offiziell hieß es, sie solle Kunststoffteile nach Kanada liefern. Aber das stimmt nicht. Sie brach mit unbekanntem Ziel nach Westen auf. Ursprünglich wurde sie 2,5 Wochen später zurückerwartet. Aber Haddon persönlich hat seinen Mitarbeitern erklärt, dass die Haddon Montana bei einem Sturm schwere Schäden erlitten habe und in einer Werft in Kanada repariert werde. Doch die Montana wird in keiner kanadischen Werft repariert. Fazit, die Haddon Montana ist seit 2 Wochen verschwunden. Wie hast du das alles rausgefunden? Willst du es wirklich wissen? Keine Details, bitte. Na schön, die Kurzform. Ich habe telefoniert. Gestern den halben Tag und heute auch. Bei der nächsten Telefonrechnung wird mein Vater mich köpfen. Bei Haddon Industries bekam ich den Zielort des Schiffs raus. Durch ein Dutzend Anrufe in Kanada erfuhr ich, dass die Montana dort nie aufgetaucht ist. Das mit den Reparaturwerften war etwas schwieriger. Aber auch sowas ist rauszukriegen. Wenn man sich eine gute Story einfallen lässt. Du weißt schon, der ahnungslose Vater an Bord der Montana, der nicht weiß, dass seine Frau auf der Intensivstation liegt und den ich deshalb dringend erreichen muss, schluckt. Du bist wirklich abgebrüht, Jelena. Aber trotzdem, gute Arbeit. Ich weiß. Ich werde noch ein bisschen telefonieren. Vielleicht kriege ich ja noch mehr raus. Und du weißt ja, wenn ihr mal wieder ratlos seid und euch jede kriminologische Inspiration fehlt, wendet euch vertrauensvoll an Jelena. Na, das war... Justus Jonas von den drei Detektiven? Skinny ist hier. Skinny? Wir sollten uns treffen. Ich muss mit euch reden. Was immer Skinny uns erzählen will, ich glaube ihm jetzt schon kein einziges Wort. Langsam. Wir sollten abwarten, was Skinny zu sagen hat. Und dann entscheiden, ob wir ihm glauben oder nicht. Für mich ist die Sache klar. Er wird uns Lügenmärchen auftischen. Warum willst du ihm überhaupt zuhören, Just? Weil ich wissen will, worum es bei der ganzen Sache geht. Hallo? Skinny ist unser Auftraggeber. Skinny Norris. Dann ist der Fall für mich gestorben. Sag doch mal was, Bob. Ja, ich will nicht mitstreiten. Aber ich denke, Just hat recht. Wir sollten Skinny erstmal anhören. Na, dann können wir ihn immer noch zum Teufel jagen. Aber das Treffen findet nicht hier in der Zentrale statt, klar? Wir werden uns draußen auf dem Schrottplatz unterhalten. Kommt. Ach Justus, ihr habt es gut. Ihr könnt euren ersten Fantag genießen. Ihr doch auch bald. In 3 Tagen geht es nach Europa. Wie nach Europa? Wir besuchen Patrick und Kenneth. Oh, schon aufgeregt? Hast du Witze? Ich kann seit 3 Nächten nicht mehr richtig schlafen. Ist das nicht dieser unangenehme Sohn von diesem Norris? Wie heißt er doch gleich? Skinner, was will der denn hier? Der will zu uns. Zu euch? Ich dachte, ihr mögt ihn nicht. Tun wir auch nicht. Er ist gleich wieder weg, Tante Mathilda. Keine Sorge. Das will ich auch hoffen. Hi, Skinny. Hi. Hallo. Wir sind schon sehr gespannt, Skinny. Besonders nach gestern Abend. Bei mir hält sich die Spannung in Grenzen. Tja, also gestern Abend, das war sehr dumm von mir. Ihr habt mich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr mir auf die Schliche kommt. Ja, und was sollte das Ganze? Ein blödes Spiel, oder was? Nein, kein Spiel. Die Sache ist ernst. Sehr ernst sogar. Und warum dann diese blöde Heimlichtuerei? Du beantwortest dir die Frage gerade selbst, Shaw. Wenn ich von Anfang an mit offenen Karten gespielt hätte, hättet ihr mir gar nicht erst zugehört. So jetzt. Wir hören dir zu, Skinny. Erzähl weiter. Worum geht's? Wo soll ich anfangen? Am Anfang? Also schön. Seit ein paar Monaten arbeite ich aushilfsweise bei einer großen Firma in Los Angeles. Einem Kunststoffhersteller. Haddon Industries. Woher wisst ihr das? Skinny, wenn du jemanden beauftragst, in einer Sache nachzuforschen, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn er was herausfindet. Ist ein ziemlich gut bezahlter Job. Eines Tages erwischte Haddon mich allerdings dabei, wie ich... Nun ja, ich... Sagen wir so, ich habe mich nicht ganz korrekt verhalten. Er war stinksauer und wollte mich rausschmeißen und noch dazu anzeigen. Was hast du gemacht? Die Protokasse geklaut? So ähnlich. Jedenfalls hatten Hennen mich in der Hand. Aber er schlug mir einen Handel vor. Entweder Rauschmiss und Stress mit den Bullen, oder ich erledige einen Job für ihn. Was ist das denn für ein Job? Ich soll auf einem Schiff mitfahren, das in 3 Tagen ausläuft. Die Hennen Explorer. Und? Die Explorer braucht noch einen Schiffsjungen. Das ist alles, was Hennen mir gesagt hat. Aber ich habe ihm nicht geglaubt. Ich habe also ein bisschen rumgeschnuffelt. Die Explorer hat genau das gleiche Ziel wie ein anderes Schiff, die Montana. Sie ist nach Mikronesien gefahren, um genau zu sein, nach Makatao. Makatao, richtig. Und wisst ihr, was Makatao bedeutet? Toteninsel. Genau. Und wisst ihr auch warum? Naja, da gibt's die verschiedensten Gerüchte. Weil niemand, der hier auf Makatao war, lebendig zurückgekehrt ist. Und seit 5 Tagen hat Hedden keinen Kontakt mehr zu Montana. Nun schickte die Explorer nach, um die Mannschaft zu retten. Ein Selbstmordkommando. Das alles hat er mir verschwiegen. Ja, so langsam verstehe ich dein Dilemma, Skinny. Du kriegst Schiss wegen der Toteninsel. Niemand kehrt von Makatao zurück. Hervorragend. Wir haben ja alle unsere Probleme gelöst. Ich will nicht auf die Toteninsel. Und deshalb habe ich euch angerufen. Was meinst du damit? In den Unterlagen, in denen ich die Informationen über die Montana und die Explorer fand, taucht immer wieder ein Name auf. Sphinx. Es gibt da ein Geheimnis um diese Toteninsel und ich bin sicher, dass Sphinx der Schlüssel ist. Ich muss also jemanden finden, der dieses Rätsel lösen kann. Ja, und dann kamst du auf uns. Ihr steht doch auf dieses geheimnisvolle Zeug. Kennt jemand ein bescheuertes Rätsel? Dann fragt die 3 Satzzeichen. Die reißen sich drum. Vielleicht steckt tatsächlich ein Verbrechen hinter der ganzen Geschichte. Daher werden wir weiter ermitteln. Aber ich habe 2 Bedingungen. Erstens, du spielst in Zukunft mit offenen Karten. Und zweitens, wenn die Sache vorbei ist, ganz egal, was das genau bedeutet, stellst du dich deiner Strafe. Du glaubst, du könntest hier Gott spielen, was, Jonas? Du bist ein selbstgerechter Fettsack. Du meinst, du kannst mir Bedingungen stellen? Da mache ich nicht mit. Es ist ganz einfach, Skinny. Entweder es geht um Gerechtigkeit, dann helfen wir dir. Aber am Ende wird jeder für seine Fehler gerade stehen müssen. Oder es geht darum, deinen Kopf zu retten. Aber dann ohne uns. Das kannst du schön selbst erledigen. Okay, aber die Abmachung gilt nur, wenn ihr auch etwas herausfindet. Wenn ich am Ende die ganze Arbeit mache oder wir Hennen nichts nachweisen können, platzt der Handel. Gut. Dann fahre ich jetzt mal wieder. Warte mal. Woher hattest du eigentlich einen Schlüssel zu Barbara Jeffersons Haus? Woher wisst ihr davon? Wenn du jemanden beauftragst, in einer Sache nachzuforschen, darfst du dich nicht wundern. Wenn ihr etwas herausfindet, Klugscheißer. Also, hast du die Schlüssel seiner Mitarbeiter geklaut? Quatsch. Barbara ist meine Freundin und wehe, ihr schnüffelt mir nochmal hinterher. Seine Freundin. In 3 Tagen sticht die Hedden Explorer in See. Bis dahin müssen wir herausgefunden haben, was da vor sich geht. Ich denke, die Ladung des Schiffs wird sehr aufschlussreich sein. Bob, frag am besten Jelena, ob sie eine Idee hat. Sie hat in der Richtung schon einiges recherchiert. Darf ich das in mein goldenes Zitatebuch eintragen? Du bittest mich, Jelena zu fragen? Das ist der neueste Trend, Bob, mit alten Feinden zusammenarbeiten. Das Telefon. Kommt, Kollegen. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Guten Abend, Justus. Hier spricht Morten. Morten? Was kann ich für Sie tun? Ich bin etwas beunruhigt und ich habe gehofft, dass du mir dieses Gefühl nehmen kannst. Ist etwas passiert? Ich hatte in den letzten 2 Tagen insgesamt 3 Fahrten mit Mr. Hedden. Jedes Mal fiel mir ein Wagen auf, der mir folgte. Es war jedes Mal ein anderes Fahrzeug. Und soweit ich erkennen konnte, saß auch jedes Mal ein anderer Fahrer am Steuer. Das ist sonderbar. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch sonst das Gefühl, verfolgt zu werden. Sind Sie sicher? Nein, das ist das Problem, Justus. Ich bin mir nicht sicher. Es ist möglich, dass das alles purer Zufall ist. Deshalb rufe ich an. Habt ihr eine Erklärung dafür? Kann es sein, dass das etwas mit dem Fall zu tun hat, in dem ihr gerade ermittelt? Ich weiß nicht, Morten. Ehrlich gesagt bin ich ratlos. Ich hatte gehofft, deine Antwort würde anders lauten, Justus. Ich werde ein wenig nervös, um ganz offen zu sprechen. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Am nächsten Tag war Bob allein zu Hause. Bob Andrews? Hi, ich bin's, Jelena. Hi. Sag mal, ist irgendwas? Ich habe heute telefoniert, aber ich konnte beim besten Willen nicht herausfinden, was die Hedden Montana transportieren wird. Ja, und weiter? Ich bekam gerade einen Anruf. Ein Mann röchelte, die Explorer geht dich nichts an. Lass die Finger davon, wenn du weiterleben willst. Was? Ja, Bob Andrews? Hier ist Skinny. Oh, hi. Ich brauche deine Hilfe, Bob. Wie bitte? Du musst mich in einer halben Stunde in Santa Monica treffen. Lagerhalle 3, schaffst du das? Lagerhalle 3? Worum geht's überhaupt? Hedden will mit mir reden. Und ich habe Angst. Bob hatte gerade die Lagerhalle 3 betreten. Niemand hier. Da hörte er plötzlich ein Geräusch hinter sich. Was? Herr Just, was gibt's Neues? Etwas, das dir nicht gefallen wird. Wir kriegen gleich Besuch. Lass mich raten, von Skinny Norris. Exakt. Hervorragend. Ich hätte also ruhig 2-3 Stunden später kommen können. Apropos später, wo ist eigentlich Bob? Ich frage mich auch, wo er bleibt. Skinny taucht jedenfalls jeden Moment hier auf. Da ist er schon. Hi Skinny. Was gibt's? Ist Andrews nicht da? Wenn du Bob meinst, nein. Wieso? Ist das wichtig? Komm zur Sache, Skinny. Ich habe mich gestern mit Hedden getroffen. Die Explorer läuft morgen um 1 Uhr aus. Wenn wir also etwas herausfinden wollen, dann müssen wir es möglichst bald tun. Wir? Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal was tust? Wie kommst du überhaupt dazu, uns Befehle zu erteilen? Leg dich nicht künstlich auf, Shaw. Also was ist? Sehen wir uns heute Nacht auf der Explorer um? Du willst einfach so auf das Schiff marschieren? Hast du eine bessere Idee? Jetzt geht's ja wohl los, Alter. Willst du uns herumkommandieren? Hör zu, Skinny, so haben wir nicht... Langsam. Wir sollten das in Ruhe besprechen. Und damit auf Bob warten. Hat sich erledigt, da kommt er. Geh mal weg. Aus dem Weg, Justus. Was hast du denn gemacht? Ah, ich bin gestern Nacht die Treppe hochgefallen. War wohl zu müde, um die Stufen zu treffen. So dämlich kann auch nur ich sein. Ich dachte, es wäre nicht so schlimm, aber... Heute wurde das Handgelenk immer dicker. Ich war gerade beim Arzt, deshalb bin ich auch zu spät. Verstaucht. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo warst du gestern, Skinny? Ich wollte gerade los. Da rief Hedden ein zweites Mal an und hat mir einen anderen Treffpunkt vorgeschlagen. Nicht im Industriegebiet, sondern am Hafen. Ich wollte dir noch Bescheid geben, aber du warst schon weg. Tut mir leid. Ja, ich hab mir die Beine in den Bauch gestanden. Neben dieser blöden Halle 3. Fast eine Stunde lang. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und weil ich so müde war, habe ich mich auf der Treppe außer Gefecht gesetzt. Ganz toll. Und du hast niemanden gesehen? Ja, wen denn? Ihr wart ja am anderen Ende der Stadt. Aber wie ich sehe, geht es dir blendend, Skinny. Hedden hat dich nicht verprügelt, entführt, umgebracht oder dergleichen. Deine Sorge war also überflüssig. Was wollte Hedden denn nun von dir? Mir mitteilen, dass ich morgen pünktlich um 1 an Bord der Explorer sein soll. Na. Dann laufen wir aus. Besser gesagt... Sie, hoffentlich ohne mich. Wir diskutieren gerade darüber, ob wir uns heute Nacht auf der Explorer umsehen sollen. Das ist die letzte Gelegenheit. Also Skinny, wie lautet dein Plan? Die Explorer liegt im Hafen von Santa Monica. Es ist ein kleiner Frachter. Hedden hat ihn mir gezeigt. Pier 13. Wir treffen uns um Mitternacht. Ja, hallo? Jelena Tschakova hier. Ich brauche Hilfe. Jemand ist in meinem Garten und beobachtet mich. Wo ist der? Hinter Ihnen. Er läuft weg. Bleiben Sie stehen! Das ist ja... Mein Gott. Geh ran, Justus, geh ran. verflucht. Die sind schon unterwegs. Die wollen die Explorer unter die Lupe nehmen. Das ist ein fataler Fehler. Ihr seid ja tolle Detektive, wirklich. Bob schläft gleich ein. Oh, Justus, ich hatte eine miese Nacht. Und Peter würde sich am liebsten wegbeamen. Wundert dich das? Heute Nachmittag hatte ich den Eindruck, Skinny Norris sei der erste Detektiv. Seid ihr von mir? Wo wollt ihr denn so lange? Ihr seid viel zu spät. Verfahren. Was sind denn das für Leute da vorn? Die Besatzung der Explorer. Die bringen gerade ein paar Kisten an Bord. Wir sollten mal einen Blick reinwerfen. Und wie sollen wir an Bord kommen? Ich gehe auf die vier zu und lenke sie ab. Währenddessen klettert einer von euch über das Seil da vorne an Bord. Du lenkst sie ab? Wie willst du das machen? Na, ich gehe auf sie zu und verwickle sie in ein Gespräch. Schließlich bin ich ihr Kollege. Sie werden keinen Verdacht schaffen. Klingt gut. Peter, bist du bereit? Ich? Wieso denn ich? Naja, einer von uns muss an Bord klettern. Und dass ich sowas nicht kann, dürfte allgemein bekannt sein. Nach einem Meter würde ich wie ein nasser Sack an diesem Tau hängen und weder vor noch zurückkommen. Ach, und deshalb muss ich mich in Lebensgefahr begeben? Was ist mit Bob? Also, mit dem Arm, ja, kann ich nicht klettern. Also schön, bring was hinter uns. Okay, ich gehe einmal. Warum setzt er denn die Kapuze auf? Keine Ahnung. Auf geht's, Peter. Viel Glück. Ah, wenn was schief geht, kriegt Skinny eins auf die Nase. Das verspreche ich euch. Bis gleich. Hast du gesehen, Jus? Peter war so schnell, dass das Ablenkungsmanöver gar nicht nötig gewesen wäre. Was passiert denn jetzt? Was? Ja, sieh doch! Skinny geht an Bord der Explorer. Er hat doch versprochen, Peter Zeit zu verschaffen. Da ist was schiefgelaufen. Mann, hoffentlich geht das gut. Jetzt gehen die anderen auch an Deck. Mist! Peter muss sofort runter von dem Schiff, sonst wird er noch entdeckt! Peter? Skinny, ich bin hier. Du musst hier raus, Peter, schnell. Okay. Skinny, wo bist du? Ach, egal. Was? Hey, ihr Burschen, was treibt ihr hier? Los weg, Justus! Er ist hinter uns her! Los, Justus! Schneller! Ich kann nicht schneller. Der will uns überfahren! Mann, wo bist du? Hier bin ich. Still jetzt. Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr Burschen. Verstanden, Saubengel. Meine Güte. Das machen wir nie wieder. Okay? Einverstanden. Oh Mann, der Peter ist in Gefahr. Wir müssen zurück. Der Lastwagen. Er kommt zurück. Halt, das ist nicht der Lastwagen, das ist ein Taxi. Oh, Jelena. Gott sei Dank, ihr seid noch hier. Ist alles in Ordnung? Wo ist Peter? Er ist... Da kommt er. Dem Himmel sei Dank, er... er hat's geschafft. Das ist nicht Peter, das ist Skinny. Tatsächlich. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Was ist passiert? Der Plan ist fehlgeschlagen. Plötzlich hatten das alle sehr eilig, an Bord zu kommen. Ich musste so tun, als würde ich mitfahren. Konnte gar noch was an einem Bullauge klettern. Das Schiff! Die Explorer liegt ab! Ja, sie haben ihre Abreise wohl vorverlegt. Ja, aber... Wo ist Peter? Ist er nicht bei euch? Nein! Ich habe ihn unter Deck getroffen und ihm gesagt, er soll verschwinden. Er ist doch an Bord? Er muss da sofort runter, er ist in größter Gefahr. Mein Gott, das Schiff! Sieh doch, Just! Es hat abgelegt! Nein! Peter! Peter! Peter! Warum springt er denn nicht von Bord? Vielleicht haben sie ihn entdeckt und halten ihn fest. Ja, aber was machen wir denn jetzt, Just? Wir wissen nichts über diese Leute. Wir müssen die Polizei rufen. Keine Polizei. Wie bitte? Keine Polizei. Warum nicht? Peter ist... In noch größerer Gefahr, wenn wir die Polizei verständigen. Was willst du damit sagen? Die Polizei ist unser größter Feind. Heute Abend stand ein Mann auf unserem Grundstück. Ich rief die Polizei, die krallte sich den Typ und ließ ihn gleich wieder laufen. Ich bitte? Der Polizist kam zu mir und meinte, dass der Mann zu meiner eigenen Sicherheit dort stünde. Na, da bist du natürlich ausgeflippt. Nein, bin ich nicht. Ich habe so getan, als würde mich diese bescheuerte Erklärung ungemein beruhigen. Wovon redet dieses Mädchen? Ich heiße Jelena und ich habe das kurze Handgemenge zwischen den beiden beobachtet. Der Typ hielt dem Polizisten einen Ausweis unter die Nase. Vom CIA. Vom Geheimdienst? Exakt. Was ist... Oh mein Gott. Und das soll ich glauben, der CIA, dass ich nicht lache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Pah, was sollte das denn sein? Waffenhandel? Spionage? Oder vielleicht sind Außerirdische auf Makatao gelandet? Sag du es uns. Ich sage, dieses Mädel hier spinnt sich was zusammen. Ja, was ist da an Bord passiert? Was hast du mit Peter gemacht? Nicht verflucht nochmal. Ich habe ihm gesagt, er soll verschwinden, das ist alles. Ich glaube, du weißt ganz genau, was hier vor sich geht, Skinny. Du hast Peter an Bord der Explorer gelockt. Du wusstest, dass das Schiff heute Nacht ablegen würde. Ich wusste nicht, dass die heute Nacht schon abdampfen, klar. Und deinen Freund Peter habe ich gewarnt. Was kann ich dafür, wenn er zu dem nicht so langsam war, um rechtzeitig zu verschwinden? Worum geht es hier, Skinny? Du willst wissen, worum es hier geht? Dann find selbst raus. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Hey, glaubst du, du könntest jetzt einfach so abhauen? Lass ihn, Bob. Entweder Skinny weiß tatsächlich nichts, oder er will es uns nicht sagen. Ist doch wahr. Geheimdienstspione. Es ist eine Nummer zu groß für uns, Leute. Wie wollen wir Peter denn retten? Uns wird schon was einfallen. Was ist, Just? Da war was. Wo? Oh, was? Da. Am Ende des Piers, da schleicht jemand rum. Nein, komm. Wir schlendern ganz langsam zurück. Wenn wir drüben sind, machen wir Tempo und sehen, wer sich hier rumtreibt. Und wenn es ein Agent vom CIA ist? Dann wissen wir, dass wir vom Geheimdienst beobachtet werden. Da ist er! Hinterher! Okay. Der kommt auf ihn zu! Vorsicht, zur Seite! Aus der Bahn, Jelena! Das hätte ich auch selbst geschafft. Du musstest mich... Nicht retten. Ich weiß. Verzeihung, ich werde es nie wieder tun. Der CIA beschattet uns also. Die Vermutung liegt nahe, ja. Er wollte Fotos von uns schießen. Aber das ist noch kein Beweis. Ja, wir dürfen jedenfalls nicht mehr davon ausgehen, unbeobachtet zu sein. Diese Schattenmänner können überall sein. Wir sind erledigt. Es war ein Schaukeln, das ihn weckte. Peter schlug die Augen auf. Er lag auf der Matratze eines Etagenbetts. Schlagartig fiel ihm alles wieder ein. Er hatte von der Explorer verschwinden wollen, doch dann hatte ihn jemand gepackt und betäubt. Er stand auf, ging zur Tür und öffnete sie. Eine Stahltreppe führte hinauf. Oben blies ihm ein frischer Wind ins Gesicht. Ah, guten Morgen. Jetzt sieht man dich endlich mal ohne Kapuze. Geht's dir wieder besser? Ja, viel besser. Scheinst aber noch etwas müde zu sein. Ich hoffe, du hältst mich nicht für neugierig. Aber jetzt, da Haddon bereits über 100 Seemeilen hinter uns liegt, wäre es da nicht an der Zeit, das Geheimnis zu lüften? Das Geheimnis? Du weißt schon, warum du an Bord bist. Was bezweckt Haddon damit, uns einen Jungen mitzuschicken, der weder von Seefahrt noch von Archäologie Ahnung hat? So ist es doch, oder? Naja, da könnten sie recht haben. Die Sache ist nämlich die, ich bin... Guten Morgen zusammen. Hallo, Olin. Wie war die Nacht? Ruhig. Maria? Skinner? Gut geschlafen? Ah, hielt sich in Grenzen. Skinner wollte uns gerade erzählen, warum er hier ist. Tatsächlich? Ha, da bin ich aber gespannt. Ich bin wohl so eine Art Schiffsjunge. Das hat Haddon auch gesagt. Nur brauchen wir keinen Schiffsjungen. Bist du Haddons Neffe oder so? Nein, entschuldigen Sie bitte, ich muss mal. Guten Morgen, Skinner. In einer halben Stunde gibt es Frühstück. Ja. Skinny. Jeder hält mich für Skinny. Verrückt. Einer von denen muss mich doch letzte Nacht betäubt haben. Oder wissen die wirklich von nichts? War es vielleicht doch Skinny gewesen? Plötzlich war es Peter, als würde er Justus' Stimme in seinem Kopf hören. Das ist deine Chance, Peter. Du kannst alle Geheimnisse lüften. Du musst nur cool bleiben. Die Täuschung durchziehen. So tun, als wärst du Skinny. Die Sache hatte nur einen Haken. Die Mannschaft erwartete etwas von Skinny, dem Peter nicht gerecht werden konnte, denn er hatte keine Ahnung, worum es ging. Hast du die Tickets, Titus? Sie sind immer noch da, wo sie waren, als du das letzte Mal gefragt hast. In meiner Brieftasche. Ich hab dich schon mal gefragt? Wiederholt. Oh, dass du nicht vergisst, die Blumen zu gießen, Justus. Aber nicht zu viel. Ja, Tante Mathilda. Du erzählst seit einer Woche nichts anderes. So, Justus. Nun bist du uns für 2 Wochen los. Mach keine Dummheiten, hörst du? Kennst mich doch. Wiedersehen. Grüßt Patrick und Kenneth von mir. Titus, hast du die Tickets? Hi, Just! Waren das Onkel Titus und Tante Mathilda? Ja, auf dem Weg nach Irland. Just, ich hab nachgedacht. Wir können Peter nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Wir müssen... Die Polizei rufen. Ich weiß. Du bist der gleichen Meinung? Ja. Gestern hast du doch noch... Gestern war gestern, aber du hattest recht, Bob. Wir können das nicht mehr auf eigene Faust durchziehen. Rufen wir Cotter an? Ja, einverstanden. Hallo? Wir haben geschlossen. Betriebsferien. Ich bin auf der Suche nach einem Justus Jonas. Das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Ich wurde geschickt, um dich und Bob Andrews abzuholen. Hä? Abholen? Davon weiß ich nichts. Das mag sein. Wer hat Sie geschickt? Jemand, der euch helfen möchte. In der Kombüse kaute Peter angestrengt an seinem Marmeladentoast herum. Bloß immer den Mund voll haben, um nicht reden zu müssen. Wir werden Makatao in einer Woche erreichen. Dort werden wir unseren Auftrag so schnell wie möglich erledigen und mit Professor Phoenix Mannschaft zurückfahren. Wenn sie noch leben. Natürlich leben sie! Wir sind doch sicher nicht zu einer Bergungsaktion losgeschickt worden. Mr. Herrendere ist egal, ob jemand draufgeht. Wahrscheinlich wäre es ihm sogar recht. Dann müsste er uns weniger bezahlen. Juan! Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, dass Phoenix und die anderen tot sein könnten. Er hat sich seit über einer Woche nicht gemeldet. Und dann ist da noch der Fluch. Der Fluch? Der Fluch der Toteninsel. Ich bitte Sie, Olin. Ich erwarte vollen Einsatz. Was ist mit dir, Skinner? Na, was soll mit mir sein? Kannst du das Schiff steuern? Nein. Du kannst nicht einmal ein Schiff steuern? Nichts nutzt. Harden hat ihn doch nur als Spitzel mitgeschickt. Was ist, Skinner? Fällt dir dazu nichts ein? Dachtest du, du konntest dich ewig hinter deinem Frühstück verstecken, hä? Was hast du an Bord verloren? Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen. Wenn du glaubst, du könntest uns hinter das Licht führen, bist du schief gewickelt. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Ich traue ihm nicht. Das sagten Sie bereits. Dieser Bursche wird uns noch eine ganze Menge Ärger bereiten, das garantiere ich Ihnen. Der Mann fuhr Bob und Justus zu einer Eisdiele in Santa Monica. Setzt euch an einen Tisch und wartet. Ja, und dann? Wartet einfach. Na schön. Komm. Ja. Hey, sieh mal, Just. Kommt eine Frau auf uns zu. Sie sind schwarz gekleidet. Diese leuchtend grünen Augen. Wie eine Katze. Schwarze Katze. Justus Jonas und Bob Andrews nehme ich an. Ganz recht. Woher kennen Sie uns? Mein Fahrer hat euch letzte Nacht beobachtet. Ja, das war doch sicher der Typ, den ich gestern verfolgt hatte. Und woher wissen Sie unseren Namen und wo ich wohne? Er ist euch gefolgt. Gestern Nacht ist etwas geschehen, das nicht hätte geschehen dürfen. Anstelle von Skin und Norris ist euer Freund an Bord der Explorer gegangen. Er ist in Gefahr. Aber ihr könnt ihm helfen. Na, eigentlich wollten wir gerade die Polizei benachrichtigen. Das würde ich euch nicht raten. Was ist denn die Alternative? Mir zu vertrauen. Das Schiff braucht eine Woche, um Makatao zu erreichen. In 7 Tagen geht ein Flugzeug nach Punape. Ihr werdet diesen Flug nehmen und mit einem Boot nach Makatao fahren, um euren Freund zu retten. Moment mal, wir wissen doch nicht einmal, wer Sie sind. Ich bin auf eurer Seite. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Und wenn wir nun doch die Polizei verständigen? Schaltet ihr sie ein, unterschreibt ihr das Todesurteil eures Freundes. Todesurteil? Ihr braucht ein Startkapital, um euch auf die Reise vorzubereiten. Hier. Die Flugtickets werde ich euch in den nächsten Tagen zukommen lassen. Schönen Tag noch. Halt! Wie können wir sie erreichen? Ich werde mich bei euch melden. Hey Skinner, sieht man dich auch mal hier oben? Was treibst du denn die ganze Zeit in deiner Kabine? Ich war müde. Ich habe von dem Gespräch gestern Morgen gehört. Wenn es um Juan geht, der kann keinen leiden, außer sich selbst. Wenn überhaupt. Wir sprachen gerade über den Fluch von Makatao. Glaubst du daran? Ich weiß nicht. Ich habe davon zu wenig Ahnung. Mythologie-Experte ist er also auch nicht. Aber dafür haben wir ja Sie, Olin. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen. Die Mikronesier wissen, warum sie keinen Fuß auf Makatao setzen. Aber wenn es dort Ruinen gibt, müssen sie doch dort gewesen sein. Schlauer Einwand. Aber als die Grabanlage gebaut wurde, war dort ja noch keiner begraben. Die Mikronesier haben aus Makatao einen riesigen Friedhof gemacht. Die Ruhe der Toten nicht zu stören, war ihr oberstes Gebot. Wer dagegen verstößt, ist dem Tod geweiht. Das ist doch alles Aberglaube. Oh nein. Als die Spanier Mikronesien im 16. Jahrhundert besiedelten, wollten sie auch auf Makatao Fuß fassen. Ihr Schiff kehrte nie zurück. Als schließlich ein Suchtrupp losgeschickt wurde, lag es noch immer vor Anker. Von der Besatzung fehlte jede Spur. Legenden. Es gibt noch weitere Berichte aus den letzten Jahrhunderten. Sie laufen alle auf ein und dasselbe Ende hinaus. Jeder, der sich zu lange auf Makatao aufhielt, starb oder verschwand spurlos. Und wie erklären Sie sich das? Ich bin nicht an Bord, um etwas zu erklären. Ich möchte Phönix und seine Mannschaft retten. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät kommen. Es klingt ja, als wollten Sie die Leute so schnell wie möglich von der Insel holen und dann verschwinden. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Ich weiß. Und ich werde dafür sorgen, dass wir das so schnell wie möglich tun und dann verschwinden. Sie mögen die Berichte über die toten Insel für Legende halten. Ich weiß, dass Sie es nicht sind. Die Woche verging schneller, als Peter erwartet hatte. Gegen Mittag des 7. Tages ertönte die Schiffshupe. Land in Sicht! Ist sie das? Ist das Makatao? Nein, der Fleck da gehört zu den Marshallinseln. Wir müssen sie durchqueren, dann erreichen wir Makatao. Ist es nicht faszinierend, dass diese Inseln zu den USA gehören, obwohl wir so weit weg sind? Allerdings sind die Marshallinseln nicht gerade ein rühmliches Kapitel. Nördlich von uns liegt das Bikini-Atoll. Dort fanden bis in die 60er Jahre Atomversuche statt. Bis heute ist es verseucht. Bis heute? Ja, Bikini ist ein Sperrgebiet. Keine Angst, wir sind weit genug weg. Aber im Süden liegt Kwajalein und dort geht der Wahnsinn weiter. Auch mit Atomtests? Nein, aber Raketentests. Die verstrahlen zwar nicht die Umwelt, aber was ändert das? Es bleibt ein Geschäft mit dem Krieg. Die Sonne stand schon tief am Himmel, als Orlan die Hupe ein zweites Mal betätigte. Ziel voraus! Peter erblickte einen Kegel, beinahe symmetrisch, ein Vulkan. Saftiges Grün bedeckte die Insel. Als die Sonne hinter der Insel stand und eine Aura aus glühendem Dunst um den Vulkan zauberte, lief Peter ein Schauer über den Rücken. Das war sie also, die Toteninsel. Für Peter hatte dieser Name eine doppelte Bedeutung. Es ging nicht nur um den Fluch, vor allem war es die Ungewissheit, die ihm Angst einjagte. Er musste eine Aufgabe erfüllen, ohne zu wissen, welche. Auf Makatao würden die Masken fallen. Und seine als erstes. Sag mal, Just, wie kannst du nur einen Eisbecher für $7 bestellen? Ich habe extra den Südseebecher genommen. Passt doch. Südseebecher? Also ich krieg keinen Bissen runter. Ich bin ja auch nervös. Was meinst du, warum ich das Eis bestellt habe? Ehrlich gesagt hatte ich kaum noch damit gerechnet, dass sie sich meldet. Was ist, wenn es doch eine Falle ist? Bob, wir haben das doch 1000-mal durchdiskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in diese Maschine steigen. Ah, okay, okay. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Oh, da kommt sie. Guten Abend. Ich will es kurz machen. Hier sind die Tickets. Euer Flug geht in 4 Stunden. Moment mal. Wir wissen doch überhaupt nicht, was wir tun sollen. Ich dachte, das sei klar. Euren Freund retten. Tja, und wie? Ihr fahrt zur Insel raus und findet ihn. Ganz einfach. Das Geld reicht auch für den Rückflug. Für 3 Personen. Sie wollen uns immer noch nicht sagen, warum Sie das tun. Oder für wen? Für euch. Ich vertraue euch. Und ich rate euch, es nicht zu missbrauchen. Ich werde erfahren, ob ihr den Flug nehmt. Keine Sorge, wir fliegen. Gut. Dann viel Glück. Mann, mir ist nicht wohl bei der Sache. Diese Frau ist eiskalt. Jetzt steigt sie in ihren Superschlitten. Na dann, auf geht's, Morten. Zeigen Sie, was Sie als Chauffeur der 3 Fragezeichen gelernt haben. Hey, was ist denn da los? Warum verfolgt er sie nicht? Ja, aber warum? Er kommt zu uns. Was ist los, Morten? Warum sind Sie nicht hinterhergefahren? Das war nicht nötig. Wie meinen Sie das? Ich kenne diese Frau. Sie war einige Male dabei, als ich ihren Bruder chauffiert habe. Ihren Bruder? Ja, sagen Sie schon, Morten. Wer ist sie? Rachel Haddon. Joseph Haddons Schwester. Der Strand war klein. Auf beiden Seiten wurde er von schroffen, rotbraunen Felsen eingeschlossen. Und 20 Meter vom Wasser entfernt begann der Dschungel. Unwillkürlich durchfuhr Peter ein eiskalter Schauer. Er war auf Makatao. Unheimlich, nicht wahr? Es ist noch viel unheimlicher, als Sie bisher erkannt haben. Es wird bald dunkel. Wir sollten uns so schnell wie möglich auf die Suche nach Professor Phoenix' Mannschaft machen. Sicherlich haben sie ihr Lager in der Nähe der Kapanlage aufgeschlagen. Und die befindet sich auf dem Gipfel des Bergs. Wir müssen da ganz hinauf. Hast du ein Problem damit? Keine Diskussion. Wir brechen sofort auf. Peter war die Insel von Anfang an nicht geheuer gewesen. Aber als er in den Dschungel eintauchte, wurde es richtig unheimlich. Das schwache Tageslicht wurde unter dem dichten Blätterdach so weit gedämpft, dass er kaum noch etwas sehen konnte. Es ging steil bergauf. An einigen Stellen mussten sie fast klettern, um vorwärts zu kommen. Und dann waren sie oben. Vor ihnen fiel der Felsen wie ein riesiger Trichter zu einem Tal ab. Verwitterte Mauern standen verstreut herum und bildeten ein bizarres Labyrinth. Kapanlagen von Makatao. Wer hätte gedacht, dass sie noch so gut erhalten sind? Gut. Naja. Um die Grabanlagen kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir Professor Phoenix finden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Aber ich sehe hier nirgendwo ein Lager. Tatsächlich? Und das ist nicht alles. Bei der Umrundung der Insel haben wir keine Spur der Montana gefunden. Wo immer Professor Phoenix Mannschaft ist. Sie ist nicht auf dieser Insel. Makatao ist verlassen. Peter erwachte von einem Geräusch. Ein entferntes Scharren. Als er die Augen aufschlug, war es wieder vorbei. Peter stand auf. Die anderen schliefen noch. Da! Wieder dieses Scharren! Als würde Stein auf Stein schaben. Zögernd trat Peter aus dem Kreis zusammengerollter Gestalten. Jetzt war nichts mehr zu hören. Plötzlich sprang ein Schatten hinter einem Felsquader hervor und riss ihn zu Boden. Bevor Peter wusste, wie ihm geschah, drückte der kalte Lauf einer Pistole gegen seine Stirn. Keinen Mucks, sonst bist du tot. Sind noch andere hier? 4. Sie liegen da drüben. Was wollt ihr hier? Wir suchen Professor Phoenix. Aha, und wie heißt du? Pete, bitte, könntest du erst die Waffe wegnehmen? Da Deinen Namen will ich wissen. Skinny Norris. Skinny, nie gehört. Wer ist noch bei dir? Mr. Schwartz, Dr. Swenson und... Schwartz? Warum sagst du das nicht gleich? Steh auf. Ich bin Al. Wir dachten schon, ihr würdet nie ankommen. Warum hat denn das so lange gedauert? Über Funk konnten wir uns nicht melden, da uns doch tatsächlich die Batterien ausgegangen waren. Seit wann seid ihr denn schon hier? Seit gestern Abend. Aha. Und warum habt ihr euch nicht bemerkbar gemacht? Wir dachten, die Insel sei verlassen. Wir haben die Montana nirgends gesehen. Ach so. Das Schiff ist in einer Bucht auf der Ostseite der Insel versteckt. Außerdem wussten wir ja nicht, wo ihr steckt. Hat Hedden euch das denn nicht gesagt? Nein. Na, dann werde ich es dir mal zeigen. Mensch, die anderen werden sich freuen, dass ihr endlich da seid. Komm mit. Du wirst staunen. Siehst du dieses Symbol dort? Ich nenne es den magischen Kreis. Und jetzt pass auf. Er lässt sich reindrücken. Wow, der Altar schiebt sich zur Seite. Und gibt einen Geheimgang frei. Das war also das Scharren, von dem ich wach geworden bin. Dies hier ist seit 2,5 Wochen der Eingang zu unserem neuen Zuhause. Los, wir müssen uns beeilen. Wir sollen da runter? Beeil dich. Der Altar wird durch eine ausgeklügelte Mechanik bewegt und schließt dich nach kurzer Zeit wieder. Also runter mit dir. Zu dieser Zeit waren Bob und Justus bereits in Ponape angekommen und wollten nun weiter nach Makatao. Entschuldigen Sie, können Sie uns vielleicht sagen, wo wir ein Boot mieten können? Aber natürlich, bei meinem Bruder. Braucht ihr einen Führer? Gern. Wir wollen nach Makatao. Ihr könnt nicht nach Makatao. Was, warum denn nicht? Makatao ist eine heilige Insel. Unsere Ahnen ruhen dort. Niemand darf ihre Ruhe stören. Hören Sie, wir haben nicht vor, ihre Ruhe zu stören. Niemand fährt dorthin. Es ist verboten. Schön, dann suchen wir uns eben ein anderes Ziel aus. Kommt nicht auf die Idee, ein Boot zu mieten und ohne Führer nach Makatao zu fahren. Es ist verboten. Verstanden? Ja. Außerdem würdet ihr euch ohne Führer hoffnungslos verirren. Die Insel ist nicht leicht zu finden. Ich sehe nichts mehr. Geh einfach bis ans Ende der Treppe. Unten liegt eine Taschenlampe. Okay. So. Was tust du da? Den Sand umkippen. Damit der Öffnungsmechanismus funktioniert. Das ist eine ausgeklügelte Mechanik. Irgendwie funktioniert das mit Gewichten. So ganz geschnallt habe ich das auch noch nicht. Das ist ja wie bei Indiana Jones. Und jetzt? Besuchen wir Anne und Professor Phoenix. Erschrick nicht wegen Phoenix. Er ist sehr nett, sieht aber etwas gruselig aus. Wer ist da? Keine Panik, Anne. Bloß Besuch. Schwartz Leute sind angekommen. Urplötzlich schoss etwas auf Peter zu. Was? Schon war er an die Wand gepresst und eine grauenhafte Fratze funkelte ihn wütend an. Eine Narbe verlief vom Mundwinkel über die Wange, durchzog das Auge und verschwand über der Stirn in den Haaren. Das Auge war blind und durch die Vernarbung seltsam verzerrt. Professor, lassen Sie los, er gehört zu Sphinx. Ich kenne ihn nicht und ich kenne fast alle bei Sphinx. Ich gehöre nicht richtig zu Sphinx, Hedden hat mich mitgeschickt. Warum? Lassen Sie ihn doch erstmal los, Professor. Wo sind die anderen? Oben. Sie schlafen noch. Tut mir leid, aber ich bin ein vorsichtiger Mensch. Professor Phoenix. Und das ist Anne Fox, meine Assistentin. Hallo. Und das ist also Ihre Entdeckung? Das hier ist eine Gebetskammer. Aber das ist nicht die eigentliche Entdeckung. Nicht? Hedden hat Ihnen nichts erzählt. Keiner weiß, warum Sie hier sind. Aber die Ausrüstung habt ihr doch mitgebracht. Ich denke schon. Also schön. Wir werden unsere Gäste begrüßen und an die Arbeit gehen. Die ganze Ausrüstung muss hochgeschleppt werden. Das wird ein harter Tag. Nach einigen Stunden war die Explorer endlich ausgeladen. Professor Phoenix führte alle in die Gebetskammer. Als wir vor 4 Wochen hier ankamen, fanden wir weit mehr, als wir erwartet hatten. Eine Stahltür? Das ist nicht gerade das, was man in einer Grabanlage erwartet, nicht wahr? Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um das Schloss zu knacken. Dann wurde uns klar, dass diese Tür erst der Anfang war. Kommen Sie. Das ist ja eine riesige Höhle. Und überall stehen Computer. Was zum Teufel ist das? Wir wissen es nicht. Fest steht nur, dass es von uns Amerikanern gebaut wurde. Und dass das alles hier maximal 3 oder 4 Jahre alt ist. Woher wissen Sie das? Die Computermodelle sind relativ neu. Ich weiß, das alles ist sehr viel auf einmal. Lassen Sie mich trotzdem versuchen, Ihnen den Plan zu erklären. Zuerst brauchen wir Strom. Sie haben einen Generator mitgebracht? Ja. Gut. Sobald wir Strom haben, werden wir auch die Computer wieder in Gang kriegen. Es gibt hier einen verschlossenen Zugang, eine elektronisch gesicherte Panzertür. Mithilfe der Computer dürften wir Zugang zu den Systemen erlangen. Jeder von Ihnen hat eine Aufgabe. Und Ihnen ist wohl gerade klar geworden, warum ausgerechnet Sie ausgesucht wurden. Ich habe die Generatoranlage organisiert und bin der Einzige, der sie installieren kann. Ja, aber warum sind wir hier? Wo befinden wir uns? Und vor allem, was sollen wir tun? Als wir diese Anlage entdeckten, nahm ich Kontakt zu Mr. Haddon auf. Ich sagte ihm, dass wir hier keine Kunstschätze finden würden, weil schon vor uns jemand hier gewesen ist. Erzählte ihm aber hiervon. Ein paar Tage später kündigte Haddon an, dass er ein zweites Schiff mit Fachleuten losschicken würde. Er hat wohl aus Sicherheitsgründen nur einem den Grund für die Reise verraten. In Ordnung, Skinner. Ich würde sagen, deine große Stunde ist gekommen. In der Zwischenzeit hatten Justus und Bob für eine ganze Stange Geld doch ein Boot von einem Japaner leihen können, der nicht nach dem Reiseziel fragte, und waren nun auf hoher See. Oh, Justus, ich glaube, da vorne ist sie. Makatao. Ich hatte zwar errechnet, wir würden die Insel erst in einer halben Stunde erreichen, aber ich muss mich getäuscht haben. Wie gehen wir eigentlich vor? Wenn wir jetzt auf die Insel zurasen, wird man uns sofort entdecken. Ja, stimmt. Wir sollten bis zum Sonnenuntergang warten. Ey, Bob, was ist denn das da? Hä, was? Diese zweite Insel da vorn. Moment, was für ein Glas. Ja, tatsächlich, direkt neben Makatao liegt noch eine Insel. Nein, das kann nicht sein. Makatao liegt einsam und verlassen im Ozean. Da ist keine zweite Insel. Aber ich sehe sie doch ganz deutlich vor mir. Ich befürchte, wir sind falsch. Was? Ja, wir müssen auf dem ganzen Weg ein klein wenig schiefgelegen haben. Was keine Kunst ist, wenn man sich nur nach einem Kompass orientiert. Auf einer so langen Strecke hat sich das ganz schön geleppert. Motor aus. Okay. Das darf man niemandem erzählen. Was? Dass wir uns im Pazifik verfahren haben. Ja, an die Arbeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Moment mal, du willst uns immer noch nicht sagen, warum wir hier sind? Ich denke, das wissen Sie, Dr. Svensson. Haddon wollte alte mikronesische Kunst. Dann fand er raus, dass hier etwas viel Wertvolleres versteckt ist. Und wir sind hier, um es für ihn zu bergen. Wo? Hinter der verschlossenen Tür. Und was? Ich denke, jeder von uns hat seinen Job zu erledigen. Und wenn es Skinners Aufgabe ist, bis zum Schluss ein Geheimnis zu wahren, sollten wir das akzeptieren. Radl bescheißt uns! Er hat dieses Burschen mitgeschickt, um uns alle aufs Kreuz zu legen. Hören Sie auf, Juan. Wir haben einen Job zu erledigen. Also gehen wir besser an die Arbeit, wie Skinner schon sagte. Also schön, Schwartz. Sie stellen ein Team zusammen, um den Generator aufzubauen. Alle anderen transportieren den Rest der Ausrüstung runter. Los geht's! Peter konnte es nicht fassen. Er war mit seinem Bluff durchgekommen. Sollte jedoch jetzt die Wahrheit ans Licht kommen, würde es ihm an den Kragen gehen. Bevor es soweit kam, musste er verschwinden. Heute Nacht würde er die Explorer entführen und abhauen. Doch jetzt musste er das Spiel mitspielen. Sie arbeiteten bis zur Erschöpfung. Schließlich, viele Stunden nach Sonnenuntergang, war es soweit. Wir haben es geschafft. Mr. Schwartz, das ist Ihre Stunde der Wahrheit. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Aber gut, Es funktioniert. Wir haben Licht. Gute Arbeit. Mal sehen, was mit den Rechnern ist. Ha, es funktioniert. Die ganze Anlage scheint noch intakt zu sein. Bravo. Das war großartige Arbeit. Und vielleicht finden wir gleich noch mehr heraus. Okay. Der Rechner ist hochgefahren. Project Dragon. Fantasievoller Name. Kommen Sie in das Programm rein, Olin? Mal sehen. Kennwort geschützt. Es wird einige Zeit dauern, bis ich das geknackt habe. Was ist mit den Türen? Sie haben Strom. Wir müssen die Kombination herausfinden. Ich nehme an, dass ich die Türen auch von den Computern aus öffnen kann. Erstmal muss ich aber den Code knacken. Aber nicht mehr heute. Ich denke, wir alle haben uns etwas Schlaf verdient. Ich würde gerne noch eine Weile versuchen, den Computer zu überlisten. In Ordnung. Dann wünsche ich allen anderen eine angenehme Nachtruhe. Peter sprang hoch. Makatao. Er war auf Makatao und er musste von hier verschwinden. Wie lange hatte er geschlafen? Er drückte auf die Beleuchtung seiner Armbanduhr. 2 Uhr nachts. Die beste Zeit für eine Flucht. Peter stand auf und öffnete die Tür. Peter huschte durch den Gang und gelangte schließlich zum 2. magischen Kreis. Er presste seine Hand darauf und mit einem Rumpeln öffnete sich die Geheimtür. Er lief die Treppen hinauf ins Freie. Der Mond warf unheimliche Schatten auf die Kultstätte. Es war nicht sehr hell, aber es reichte aus, um den Weg zu finden. In Ordnung, Peter. Endgültig Zeit zu verschwinden. Aber warum denn? Wir sind doch gerade erst angekommen. Justus! Schön, dich zu sehen, Zweiter. Bob, was macht ihr hier? Ja, dich retten. Na Mann, bin ich froh, dich gesund und munter wiederzusehen. Ist alles in Ordnung, Peter? Ja, das heißt nein. Ich muss euch so viel erzählen, aber nicht hier. Wir müssen verschwinden. Nicht so schnell, mein junger Freund Skinner. Oder wie haben deine Freunde dich genannt? Peter? Juan, ich bitte Sie, ich kann das erklären. Du musst gar nichts erklären, Bürschchen. Ich bin gespannt, was Professor Phoenix zu meiner Entdeckung sagt. Peter. Und jetzt vorwärts. Ja. Ja. Wow. Was? Runter! Könnte mir mal jemand erklären, was das ist? Der Schnauze! Ja, doch. Los in die Kommandozentrale. Kommandozentrale? Was ist das? Als ob du das nicht wüsstest, Dicker. Los, Licht an! Verflucht! Olin, sind Sie wach? Olin! Was ist hier los? Ich kenne die beiden. Ich habe sie schon mal gesehen. Was geht hier vor? Wer ist das? Macht das Licht an! Setzt euch auf den Boden! Wie bitte? Ah, nicht du, Al! Du wächst Mr. Schwarz und den Professor. Schnell! Und ihr drei, setzt euch auf den Boden! Macht doch mal einer das Licht an! Der Generator ist explodiert! Was? Was ist passiert? Der Generator funktioniert nicht! Hat jemand dran herumgefummelt? Sabotage! In Ordnung. Was geht hier vor? Dieser Junge! Er heißt in Wirklichkeit nicht Skinner, sondern Peter! Und ich bin sicher, dass er den Generator sabotiert hat! Er wollte gerade abhauen, zusammen mit seinen Kumpanen! Schön. Weiß sonst noch jemand etwas über diese Burschen? Ich kenne die beiden. Eine Woche vor unserer Abreise waren sie bei mir und fragten mich über Sphinx aus. Und bei unserem Treffen im Büro von Ethnoart haben sie uns belauscht, nehme ich an. Wir waren es. Wer seid ihr? Dürften wir bitte aufstehen? Dann werde ich es Ihnen erzählen. Justus erzählte, wie sie auf die Spur von Sphinx gekommen waren, von Skinny Norris und der Verwechslung auf der Explorer. Hier übernahm Peter. Er erzählte, wie er an Bord des Schiffes aufgewacht war und, ohne es anfangs zu wollen, die Rolle von Skinny übernommen hatte. Was ihr erzählt, klingt zwar wie ein verrücktes Märchen, aber ich sehe keinen Grund, warum ich euch nicht glauben sollte. Dass Sie lügen! Haben Sie dafür einen Beweis? Ja, Peter hat den Generator sabotiert, um damit unsere Mission zu vereiteln. Nein, wir haben die Wahrheit gesagt. Ich habe den Generator nicht sabotiert. Ich habe ihn nicht mal angerührt. Skinner, ich meine, Peter hat recht. Er war es nicht. Was sagst du da? Er war es nicht. Ich bin heute Nacht von einem Geräusch wach geworden. Irgendjemand schlich über den Gang. Da entdeckte ich Mr. Schwartz, der sich gerade am Generator zu schaffen machte. Das ist eine Lüge! Der Junge lügt! Ich meine, er lügt nicht. Ich war wirklich in der Kommandozentrale, weil ich sehen wollte, ob Mr. Olin weitergekommen war. Aber er war nicht da. Dann muss ich kurz oben gewesen sein, um... Na, Sie wissen schon. Generator machte seltsame Geräusche, also habe ich ihn mir genauer angesehen. Aber ich habe ihn nicht sabotiert. Das sah aber ganz danach aus. Ruhe! Wir werden schon herausfinden, wer hier was sabotiert hat. Eines nach dem anderen. Zuerst einmal brauchen wir wieder Strom. Moment mal, wo ist eigentlich Anne? Hat sie jemand gesehen? Nein, das ist das Problem bei Anne. Man übersieht sie so leicht. Sie war schon nicht mehr im Gebetsraum, als Juan uns hier runterführte. Eines nach dem anderen. Wir brauchen Strom und wir müssen Miss Fox finden. Olin, denken Sie, Sie können den Generator reparieren? Ich kann es versuchen. In Ordnung. Ihr drei bleibt hier. Juan, fessel die Jungs. Mit Vergnügen. Alle anderen kommen mit mir. Miss Fox kann nur irgendwo draußen sein. Und Sie, Mr. Schwartz, bleiben in meiner Nähe. Glaubt das alles nicht. Er kommt genau in dem Moment an, als ich abhauen will. Und dann funkt uns dieser blöde Juan dazwischen. Aber wären wir abgehauen, hätten wir keine Chance mehr gehabt, das Geheimnis von Makatao zu lüften. Das alles werden wir spätestens dann herauskriegen, wenn der Strom wieder funktioniert und die Tür geöffnet werden kann. Nicht wahr, Mr. Olin? Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Oder wollen Sie behaupten, dass Sie uns nicht die ganze Zeit zuhören? Du bist ein schlaues Kerlchen, Justus. Meinen Sie, Sie kriegen das Ding wieder in Gang? Ich glaube schon. Hat denn wirklich jemand daran herumgefummelt? Kann ich nicht genau sagen. Es könnte sein. Ist sie hier? Nein. Verflucht! Wir haben alles nachher abgesucht. Die beiden Schiffe sind noch da, das Motorboot ebenfalls. Wo sind Dr. Swanson und Al? Bei den Schiffen. Könnte sein, dass Anne uns hintergangen hat und abhauen will. So langsam vertraue ich niemandem mehr. Ich auch nicht. Wir müssen endlich herausfinden, was hier gespielt wird. Olin, wie weit sind Sie? Fast fertig. Aber das bedeutet nur, dass wir dann Strom haben. Was die Computer angeht... Justus kann Ihnen dabei helfen. Auf gar keinen Fall. Aber er ist gut in sowas. Er knackt garantiert jedes System. Abwarten. Könnten Sie uns trotzdem bitte wieder losmachen? Auf die Dauer ist diese unflexible Körperhaltung dem allgemeinen Wohlbefinden nicht sehr zuträglich. Na schön. Juan, mach sie los. Danke sehr. Ich wäre soweit. Der Generator dürfte wieder funktionieren. Halt! Schalten Sie den Generator nicht ein. Er wird Ihnen um die Ohren fliegen. Wie bitte? Es wird einen Kurzschluss geben. Mit etwas Pech einen Kabelbrand, der alle angeschlossenen Geräte gleich mit lahmlegen wird. Was redest du da? Ich weiß, wie ein Generator funktioniert. Und ich habe Mr. Olin in der letzten Stunde genau beobachtet. Er hat die Kabel so miteinander verbunden, dass das ganze Ding mit einem großen Knall hinüber ist, sobald man es einschaltet. Wieso sollte ich das tun? Weil Sie der Saboteur sind. Wie bitte? Sehen Sie die drei Kabel hier? Falsch angeschlossen. Ich glaube, der Junge hat recht. Darf ich mal sehen? Oh mein Gott, ich muss von dem Geschwätz der drei abgelenkt gewesen sein. Das heißt, der Generator wäre wirklich endgültig zerstört gewesen. Es tut mir leid, Professor, ich... Still! So funktioniert es. Danke, Justus. Und nun zu Ihnen, Mr. Olin. Professor, ich schwöre Ihnen, es war ein Versehen. Warum sollte ich die ganze Mission sabotieren? Es war Absicht, Mr. Olin. Und ich habe Beweise. Sie waren nicht hier, als Mr. Schwartz nach dem Generator sah, der seltsame Geräusche machte. Richtig. Ich sagte bereits, ich war oben, um mich zu erleichtern. War er das tatsächlich, Juan? Wie bitte? Sie waren doch die ganze Zeit draußen, weil Sie auf Peter warteten. Sie müssen Mr. Olin gesehen haben. Nein, Mr. Olin hat die Anlage nicht verlassen. Können Sie uns das erklären? Ich... Ach zum Teufel, es geht euch überhaupt nichts an, wo ich vor ein paar Stunden war. Das glaube ich schon, Mr. Olin. Ich kann mir denken, wo Sie waren. Hinter der Panzertür. Das ist doch absurd. Die Tür ist verschlossen. Sie sind der Computerexperte. Es hatte seinen Grund, dass Sie die Nacht durcharbeiten wollten. So konnten Sie durch diese Tür gehen, ohne dass es jemand mitbekam. Anschließend sabotierten Sie den Generator, damit uns der Zugang verwehrt bleibt. Was haben Sie dazu zu sagen, Olin? Nur eines, Professor. Sie können mich mal. Achtung! Er wirft einen Stuhl! Professor! Und ihr rührt euch nicht von der Stelle, oder es knallt. Na, das wollen wir doch mal sehen. Nicht schießen, sind Sie bescheuert? Du kleiner Idiot! Er entkommt durch die Panzertür. Schnauze, Juan, er entkommt nicht. Hinterher, Beeilung. Kommt weiter. Die Tür schließt sich. Ja, geschafft. Kommen wir hier auch wieder raus? Darum kümmern wir uns später. Los, hinterher. Okay. Verflixt. Wo ist er hin? Hör mal, ein Fahrstuhl. Jetzt ist er unten angekommen. Nun komm schon, du blödes Teil. Lass es weiter, das bringt nichts. Wahrscheinlich hat Olin unten blockiert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Es gibt aber keinen anderen Weg. Oder siehst du vielleicht eine Treppe? Da gibt's wohl nur eins. Du meinst, wir sollen den Schacht runterklettern? Weißt du was Besseres? Nein. Also dann, packt mit an. Okay. Schön tief. Mhm. Der Fahrstuhl ist ziemlich weit unter uns. Dazwischen liegen keine Stockwerke. Die Frage ist, wie kommen wir da runter? Na so, T-Shirt ausziehen, bis ums Drahtseil wickeln und runter. Na schön. Okay. Aufpassen! Oh, ist dir was passiert? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Typisch Justus, immer gleich den direkten Weg. Kommt weiter. Olin hat die Fahrstuhltür tatsächlich verkeilt. Eine Eisenstange. Wo sind wir hier eigentlich? Die Anlage ist ja noch 10-mal größer, als ich dachte. Ja, aber wozu sie gebaut wurde, wissen wir immer noch nicht. Das kriegen wir schon noch raus. Kommt, Kollegen. Ja, okay. Hier ist ein Raum mit einer Glasscheibe. Dahinter ist Olin. Ja. Was macht er denn da? Verkabelt ein metallenes, kegelförmiges Objekt? Was steht da drauf? Project Dragon. Seht mal, hinter Olin sind Überwachungsbildschirme an der Wand angebracht. Wahrscheinlich hat er uns die ganze Zeit beobachtet. Wie kommen wir da rein? Neben der Tür ist wieder nur ein Tastenfeld. Das können wir vergessen. Aber hier ist eine Sprechanlage. Hallo, Olin. Ihr seid schnell. Geben Sie auf, Olin. Sie kommen aus diesem Raum nicht raus. Es ist besser, Sie beenden das hier freiwillig. Falsch. Niemand kommt hier mehr lebend raus. Was meinen Sie damit, Olin? Eine Bombe! Was? Das da vor Olin auf dem Tisch ist eine Bombe! Ihr Burschen seid schlauer, als ich dachte. Du hast recht, Bob. Eine Bombe. Und ich habe gerade den Zünder angeschlossen. In den nächsten 2 Minuten könnte ich den Countdown noch abbrechen. Danach ist es so spät. Noch 4 Minuten und der ganze Laden fliegt in die Luft. Warum tun Sie das, Olin? Weil ihr die Ruhe der Ahnen gestört habt. Genau wie die Männer, die diese Anlage gebaut haben. Sie haben das Heiligtum geschändet und damit den Fluch darauf beschworen. Makatao ist ein heiliger Ort und er ist entweiht worden. Die Ahnen haben mich auserwählt, um sie zu rächen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das war von Anfang an Ihr Plan. Sie sind auf diese Expedition gegangen, um das alles hier in die Luft zu jagen. Ganz recht. Es stimmt, Justus. Ich war wirklich vor ein paar Stunden hier, um die Bombe zu installieren. Warum haben Sie sich hier unten verschanzt? Das ist der beste Ort für die Explosion. Wenn die Bombe detoniert, wird alles zerstört werden. Ihr werdet es nicht verhindern können. Verschwindet, solange ihr noch könnt. Vielleicht verschonen euch die Geister der Ahnen. Wenn Sie den Countdown nicht stoppen, dann werden Sie auch sterben. Ich bin auserwählt. Aber da oben sind noch Menschen, unschuldige Menschen. Niemand hier ist unschuldig. Aber ich bekomme eine Chance, meine Seele zu retten, wenn ich Makataos Boden von den ungläubigen Grabschändern reinige. Das ist doch Wahnsinn, Mr. Olin. Niemand hier wollte irgendein Heiligtum schänden. Die Menschen, die hier sind, haben diese Anlage doch gar nicht gebaut. Aber sie haben den Frieden der Ahnen gestört. Die Schändung muss enden. Diese Anlage muss endgültig vernichtet werden. Sie werden uns alle töten. Du weißt, was ich dir erzählt habe, Peter. Niemand, der zu lange auf Makatao ist, verlässt die Insel lebend. Der Fluch wird sie alle zur Strecke bringen. Wenn die Bombe hochgeht, dann wird auch die ganze Grabanlage zerstört. Damit werden sie die Ahnen noch viel mehr erzürnen. Das werden die Ahnen ihnen nie verzeihen. Es tut mir leid. Zwei Minuten. Geistesgegenwärtig drückte Peter den Knopf seiner Stoppuhr. Weg hier, wir müssen hier raus. Schneller. Nimm die Stange aus dem Fahrstuhl. Komm schon. Oh, du blödes Scheißding, beweg dich endlich. Die Notausstiegsluke. Hä? Was? Der Fahrstuhl fährt nicht los, weil die Luke offen steht. Und wie kriegen wir die wieder zu? Gar nicht. Was? Ich hab sie zerdeppert. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hier, da hinten ist eine Treppe. Hier. Wo ist der Ausgang? Da. Verschlossen. Hier ist ein roter Hebel. Notausgang. Was ist passiert? Keine Zeit. Wir müssen hier raus. Wie bitte? Olin hat eine Bombe. In knapp einer Minute fliegt hier alles in die Luft. Raus. Bob! Wo ist Bob? Was? Wo ist Bob? Er ist... Er war die ganze Zeit hinter dir, oder? Ich dachte, er sei vor dir gewesen. Aber dann hätte er als Erster die Panzertür erreichen müssen. Bob! Er steckt noch irgendwo da unten. Lauf raus! Und was ist mit dir? Ich muss Bob finden. Hey, Peter. Die Panzertür, sie schließt sich. Nein! Bob! Peter, was ist mit Bob? Ich weiß nicht, er ist nur da unten. Komm, wir müssen hier weg. Keine Zeit mehr, runter! 3, 2, 1, 0. 1. Eine Druckwelle erschütterte die Insel, zerriss Meter die Gefäßschichten und ließ die Erde in Wellen aufbrechen. 2. Felsbrocken rasten wie Geschosse durch die Luft und bohrten sich ins aufgewühlte Erdreich. 3. Schreiende Menschen. Schreie der Angst, des Schmerzes, des Todes. Die Welt ging unter. Auf all das wartete Peter. Doch nichts davon geschah. Ihr verfluchten Burschen! Verarschen kann ich mich allein! Vorsicht, die Bombe muss jeden Moment hochgehen. Es gibt keine Bombe. Du hast mit dem Verräter gemeinsame Sache gemacht. Juan, lassen Sie die Jungen in Frieden. Was ist da unten geschehen? Justus erzählte die ganze Geschichte. Mit einem hatte Juan allerdings recht. Die Bombe war ein Fake. Was? Wir haben das Ding doch gesehen, samt Zünder. Schon, aber du siehst ja, es ist nichts passiert. Olin wollte uns nur aus der Anlage vertreiben. Ich wette, wenn wir ihn kriegen, lösen wir das Geheimnis von Makatao. Allerdings gibt es ein Problem. Welches, Just? Olin wird dafür gesorgt haben, dass wir die Anlage so schnell nicht wieder betreten können. Und bei unserer Flucht hat niemand die Gewichte des Öffnungsmechanismus neu verteilt. Wir haben uns ausgesperrt. Große, runde, glotzende Augen. Lange Nasen. Verzerrte Münder. Die an die Felswand gemalten Ahnenbilder starrten Bob an. Bob starrte zurück. Er kannte diese Gesichter. Aber woher? Die Augen des größten Gesichts waren so durchdringend, dass Bob das Gefühl hatte, sie würden direkt in seinen Kopf sehen. Da war eine Mauer in seiner Erinnerung. Bob hatte nicht gewusst, dass sie da war. Die Mauer bekam Risse. Bilder sickerten hindurch. Nacht. Ein Industriegebiet. Lagerhäuser. Die Wand brach zusammen und eine Flut von Erinnerungen ergoss sich in Bobs Gehirn. Er hatte im Industriegebiet von Santa Monica auf Skinny Norris gewartet. Dann hatte ihn plötzlich jemand niedergeschlagen. Als er erwachte, fand er sich auf einer Pritsche wieder. Ich glaube, er ist aufgewacht. Geht es dir gut, Skinny? Aha. Tut mir leid, dass Dave dich so heftig niedergeschlagen hat, Skinny. Du wunderst dich, dass ich deinen Namen kenne. Ich weiß so einiges über dich, Skinner Norris. Aha. Du wirst in 2 Tagen auf eine wichtige geheime Mission gehen. Und du wirst dabei eine große Verantwortung tragen. Aber was für eine Verantwortung? Vor 10 Tagen hat die Besatzung der Montana auf Makatao eine Entdeckung gemacht, die dazu führte, dass Haddon die Explorer mit Fachleuten hinterher schickt. Es gibt nur ein Problem. Aha. Mr. Haddon vermutet, dass ein Maulwurf unter der 2. Mannschaft ist. Welche Möglichkeiten hat er also? Ich weiß nicht. Divide et impera. Teile und herrsche. Jeder an Bord der Explorer hat nur einen Teil der Informationen. Und es wird deine Aufgabe sein, das größte Geheimnis zu bewahren. Meine? Der Ort, an dem sich das, was Mr. Haddon haben will, befindet. Aber ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Das weiß niemand. Divide et impera. Selbst ich weiß nicht alles. Wenn Mr. Haddon keinem der Mannschaft traut, warum vertraut er mir? Das tut er nicht. Und warum will er dann mir diese wichtige Information geben? Ich könnte sie dem Maulwurf zuspielen und mich dann aus dem Staub machen. Könntest du nicht, weil du dich nach diesem Gespräch an nichts mehr erinnern wirst. Bitte? Ich möchte dich hypnotisieren. Gestatten? Cypher, der beste Hypnotiseur Kaliforniens. Sie werden es nicht schaffen, mich zu hypnotisieren. Nicht, wenn du dich dagegen wehrst. Aber es ist wichtig, dass einer an Bord der Explorer weiß, wo auf der Insel gesucht werden soll. Der Maulwurf wird versuchen, an diese Information heranzukommen. Der Geheimnisträger muss sich also sehr unauffällig verhalten. Und wie gelingt ihm das? Indem er gar nicht weiß, dass er ein Geheimnis kennt. Ich verstehe immer noch nicht. Sie wollen mir Informationen implantieren? Sozusagen. Ich werde die Informationen in deinem Kopf mit Bildern verschlüsseln. Wenn du diese Bilder das nächste Mal siehst, wird die Erinnerung zurückkommen. Angenommen, ich sag ja, was passiert, wenn ich aus der Hypnose aufwache? Du wirst dich an nichts erinnern können und nach Hause fahren. Es wird so sein, als hättest du vergeblich auf Mr. Haddon gewartet. Ja, und was ist mit meinem Handgelenk? Und dafür werden wir uns etwas Nettes ausdenken. Also? Bob dachte nach. Das war die Gelegenheit, Licht in diesen Fall zu bringen. Das Dumme war nur, Bob würde das alles erst wieder einfallen, wenn er auf Makatao war. Und diese verfluchte Insel würde er niemals betreten. Damit waren die Informationen auf ewig verloren. Er musste sich entscheiden. Also schön. Ich mach's. Gut, ich nehme an, dass du noch nie hypnotisiert worden bist. Doch, einmal. Tatsächlich. Umso besser. Leg dich hin. Okay. Fixiere den Spiegel, der an der Kette hängt. Du fühlst dich wohl. Du bist entspannt. Dir ist angenehm warm. Sieh den Spiegel an. Mit jedem Schwingen wirst du müder. Ich zähle nun von 3 rückwärts bis 0. Bei 0 wirst du deine Augen schließen und vollkommen entspannt sein. Du wirst auf nichts mehr reagieren. Außer auf meine Stimme. 3, 2, 1, 0. Es geht nicht. Die Steinplatte bekommen wir so nie runter. Dann müssen wir es eben auf effizientere Weise versuchen. Und wie? indem wir einen Flaschenzug bauen. Mithilfe eines Flaschenzuges ist die zum Bewegen des Altars benötigte Kraft durch eine N der Anzahl der Rollen entsprechenden Nenner geteilt. Was redet der Junge dafür einen Mist? Gar keinen, Juan. Die Idee ist brillant. Könnte mir mal jemand erklären, wie so ein Flaschenzug funktioniert? Ganz einfach, Peter. Bei einem Flaschenzug teilt man die zu bewegende Last auf mehrere Haltepunkte auf. Und so muss man weniger Kraft aufwenden, dafür aber mehr Weg zurücklegen. Sag mal, hast du in Physik jemals aufgepasst? Tja, also gehört habe ich das schon mal. So ganz klar ist es mir aber nicht. Macht nichts. Wichtig ist nur, dass wir mithilfe eines Flaschenzuges die Kraft von 14 Menschen aufbringen und nicht nur von 7. Die Frage ist, wie wir diesen Flaschenzug bauen wollen. Ganz einfach. Wir müssen ein langes Seil aus Lianen herstellen und an einen fixen Punkt befestigen. Zum Beispiel den Monolithen dort drüben. Dann wickeln wir es einmal um den Altar und führen es wieder um den Monolithen herum, der uns als Rolle dienen wird. Und dann ziehen wir. Ich muss das nicht verstehen, oder? Nein, Peter, du musst nur ziehen. Die Idee ist echt gut. Hätte von mir sein können. Also gut, an die Arbeit. Gehen wir in den Urwald und schlagen ein paar Lianen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Die Bilder der Erinnerung rissen ab und Bob befand sich wieder in der Wirklichkeit. Die Bombe! Just, Peter? Verdammt! Wie viel Zeit habe ich noch? Die Bombe ist vor 5 Minuten explodiert, oder? Oder auch nicht? Was ist da passiert? Was ist das? Hallo? Hallo? Hol mich hier raus, bitte. Bist du etwa Anne? Ja. Woher weißt du das? Wer bist du? Mein Name ist Bob Andrews. Du kannst mich hier rausholen? Naja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau wie. Ich hab Werkzeug. Aber hier ist es stockdunkel. Meinst du, du kriegst das Schloss auf, wenn ich es dir unter der Tür durchschiebe? Kann sein. Werkzeug. Das ist ja nicht gerade vielversprechend. Wenn Peter nur hier wäre. Mal sehen. Komm schon. Während Bob versuchte, die Tür aufzubekommen, erzählte er Anne die ganze Geschichte. Und was hat Olin mit dir gemacht? Ich konnte nicht schlafen und wollte sehen, ob Olin mit seiner Arbeit vorankommt. Als ich die Kommandozentrale betrat, sah ich, wie er den Generator sabotierte. Er entdeckte mich und schlug mich nieder. Dann bin ich hier aufgewacht. So, das wäre geschafft. Kannst du laufen? Ja. Ja, dann nichts wie weg hier. Du bist ganz grün im Gesicht. Siehst aus wie ein Geist. Ich fühle mich auch so. Die Luft, die ist so stickig hier unten. Vielleicht liegt es daran. Halt! Was ist? Wir kommen hier nicht raus. Warum nicht? Kameras. Hier oben sind überall Kameras installiert. Und in Olins Raum sind Monitore. Wenn er uns entdeckt, dann... Verflucht. Auf 3. 1, 2, 3. Geschafft. Justus, du bist ein Genie. Ich nehme das Lob gern an, wenn es mir gelingt, auch die Panzertür zu öffnen. Also schön, dann wollen wir mal in die Höhle des Löwen zurückkehren. Es wäre doch gelacht, wenn ich über den Computer nicht herausfinden könnte, wie man diese verdammte Tür aufkriegt. Ich bin zwar müde, aber noch nicht so müde, dass ich es nicht noch mit einem Drachen aufnehmen könnte. Gleich schwenkt die Kamera nach rechts. Jetzt! Oh, geschafft. Das hier ist ein toter Winkel. Und wo geht's jetzt weiter? Um die Ecke da vorne. Dann sind wir durch. Zumindest fast. Da ist eine Kamera. Aber die überwinden wir auch noch. Oh, die Stahltür ist zu. Stimmt. Aber da in der Wand ist ein Hebel. Also ich würde sagen, dass man damit die Panzertür von innen öffnen kann. Okay. Die Kamera schwenkt rüber. Los! So, jetzt der Hebel. Nichts. Oh, verflixt. Bob, die Kamera! Oh nein. Hoffentlich blickt Oli nicht auf die Monitore. Hilf mir, Anne. Wir müssen diese Tür irgendwie... Bob und Anne, ihr verfluchten Gören. Wie bist du hier hereingekommen? Lassen Sie uns raus, Mr. Olin. Ihr Spiel ist aus. Sie können nicht... Ich verstehe. Du bist gar nicht hereingekommen. Du warst niemals draußen. Er kann uns nicht hören. Er kann uns nur sehen. Los, wir müssen die Tür öffnen. Gebt euch keine Mühe. Das ist eine Panzertür. Und ich habe das Notfallsystem abgeschaltet. Ihr kommt hier nicht raus. Olin hat recht. Ich schlage vor, ihr kommt jetzt ganz langsam zu mir zurück. Bob, ich muss hier raus. Ich brauche frische Luft. Keine Panik, Anne. Wir finden schon einen Weg. Ich muss hier raus. Was sollen wir nun tun? Was zum... Bob! Anne! Justus, hast du den Ausgang geöffnet? Ja, wo hast du nur gesteckt? Ich war da unten. Wo steckt Olin? Ist der Kerl noch da drin? Ja. Schnell, blockiert die Tür, bevor wir wieder ausgesperrt werden. Wir schieben einen Tisch dazwischen. Mann, Just, wie hast du das nur gemacht? Ich habe Zugriff zum Computersystem erlangt. Jetzt kann ich jede Tür im Komplex öffnen und schließen. Unser Genie. Darf ich mich hinlegen? Ich fühle mich so schlecht. Ja, geh nach drüben. Brauchst du Hilfe? Ich mach das schon. Komm, Anne. So, jetzt schnappen wir uns den Verräter. Wie gehen wir vor? Ich habe einen Plan. Ich nehme an, dass sich Mr. Olin noch in dem Raum mit den Monitoren aufhält. Er wird sie beobachten, aber das wird ihm nichts nützen. Aber er hat sich dort eingeschlossen. Sollen wir ihn etwa belagern und aushungern? Es geht auch einfacher. Ich werde oben bleiben und die Tür für uns offen halten. Damit wird er nicht rechnen. Entscheidend ist, dass das Timing stimmt. Bob, Uhrenvergleich. Okay, Stoppuhr, los. Perfekt. In genau 7 Minuten werde ich die Tür zu Olins Versteck öffnen. Viel Glück. Hier ist es. Hinter der Glasscheibe ist Olin nicht zu sehen. Vielleicht versteckt er sich direkt hinter der Tür. Machen Sie auf, Olin. Sie haben keine Chance. Doch, die habe ich. Verdammt. Keine Bewegung. Und jetzt langsam umdrehen. Sie werden jetzt alle in diesen Raum gehen. Ich werde ihn schließen und danach hole ich mir den Rest Ihrer Bande. Auf keinen Fall. Doch. Bitte? Es hat keinen Zweck, sich mit ihm anzulegen, Juan. Der Junge hat es kapiert. Rein da. Aua! Wir sitzen in der Falle. Irrtum. Hä? Wieso? Weil Justus in genau 12 Sekunden diese Tür öffnen wird. Was glaubst du denn, warum ich vorhin so gedrängt habe, dass wir in diesen Raum gehen? Olin sollte sich sicher fühlen. Oh Mann, daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Tada! Die Tür ist offen. Und was machen wir jetzt? Jetzt wird nicht mehr geredet. Jetzt wird gehandelt. Phoenix öffnete die Tür, huschte lautlos wie eine Raubkatze auf den Gang hinaus, holte aus und schlug Olin von hinten nieder. Der Verräter ging zu Boden, die Waffe rutschte über den kalten Stein. Schachmatt. An einen Stuhl gefesselt und von allen Anwesenden umringt, starrte Olin düster ins Leere. Seit einer halben Stunde hatte er kein Wort mehr gesprochen, also zogen die anderen es zunächst vor, den geraubten Schlaf nachzuholen. Und wo schlafen wir? Gar nicht. Was soll das heißen? Tja, also, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, es euch zu erzählen. Also, als ich allein da unten war, ist noch mehr passiert. Was denn? Hast du etwas entdeckt? Ja, das könnte man so sagen. Kommt mit in die Anlage, Freunde. Ich kenne das Geheimnis von Makatao. Musik. Das ist unfassbar. Ich kann das einfach nicht glauben. So ungewöhnlich ist das gar nicht. Diese Art von Hypnose könnte man auch als Gehirnwäsche bezeichnen. In Sekten ist das eine beliebte Methode, um die Anhänger gefügig zu machen, indem man ihnen einredet, dass sie ein bestimmtes religiöses Schlüsselerlebnis hatten. Das Verrückteste ist, eigentlich hätte ich gar nicht hier sein dürfen. Schließlich war die Hypnose für Skinny vorgesehen. Bin ich doch auf Makatao gelandet und die Erinnerung ist zurückgekehrt. Ihr seid so dämlich. Lass mich aus dem Spiel. Was meinst du denn? Das Rätsel ist Lösung. Du glaubst, es war Zufall, dass du auf Makatao gelandet bist, Bob? Falsch. Es war Absicht. Wie bitte? Quatsch. Ich bin doch freiwillig hier. Glaubst du. Aber du bist nur eine Figur in einem Spiel. Wie wir alle. Aha. Und wer bitte sind die Spieler? Skinny Norris und Joseph Haddon. Was redest du da? Haddon hat der Mannschaft nicht über den Weg getraut. Daher schickte er eine fünfte Person mit, die wichtigste Information transportieren sollte. Skinny? Exakt. Aber Haddon hat die Rechnung ohne Skinny gemacht. Der hat irgendwie spitz gekriegt, dass Haddon ihn benutzen will. Barbara Jefferson, Skinnys Freundin. Er hat sich an sie rangemacht, um an Informationen zu kommen. Gut möglich. Feige wie Skinny nun mal ist, hat er dich angerufen, Bob, um dich zu dem vereinbarten Treffpunkt zu schicken. Cypher hielt dich für Skinny und hypnotisierte dich statt ihn. Du hast recht. Am nächsten Tag trafen wir uns mit Skinny auf dem Schrottplatz und er war ziemlich nervös. Denn er hatte natürlich erwartet, dass du ihn beschuldigst. Aber du konntest gar nichts erzählen, da dir die Erinnerung an den Vorfall genommen war. Mein Zusammentreffen mit Cypher war also von Skinny mehr oder weniger geplant. Skinny hat dafür gesorgt, dass das Verwechslungsspiel weitergeht. Und zwar indem er Peter an Bord der Explorer betäubt und sich aus dem Staub gemacht hat. Ich wusste es die ganze Zeit. Ah, dieses feige Schwein. Na, warte, wenn ich den in die Finger kriege. Einer von Haddons Leuten hatte den Auftrag, das Ablegen zu überwachen und bekam mit, dass Peter statt Skinny an Bord des Schiffes war. Haddon bekam dann heraus, dass Bob an Skinnys Stelle hypnotisiert worden war. Das durchkreuzte seine Pläne. Schließlich musste jemand mit der Geheiminformation auf Makatao sein. Also rief er seine Schwester an, die dafür sorgte, dass ich nach Makatao komme. Genau genommen ging es ja nicht mal um mich, sondern nur um die Informationen in meinem Kopf. Und obwohl wir durch Morton herausbekamen, dass sie Joseph Haddons Schwester ist, siegte auch hier unsere Neugier und wir nahmen das Flugzeug. Ich glaub das alles nicht. Wir sind allen auf den Leim gegangen. Den Geschwistern Haddon und sogar Skinny Norris. Aber was ist denn nun das große Geheimnis von Makatao? Das werden wir jetzt herausfinden. Deshalb habe ich euch ja hierher geführt. Dann spuck's endlich aus. Was hat Cypher dir während der Hypnose gesagt? Er hat mir vor allem etwas gezeigt. Fotos. Fotos von genau dieser Wand. Von diesen Gesichtern. Ja, und dann sagte er, wenn du diese Gesichter das nächste Mal siehst, wirst du dich an alles erinnern können. Ja. Und woran genau solltest du dich erinnern? Das große Geheimnis ist diese Wand. Hä? Die Wand? Was soll damit sein? Eine Geheimtür. Richtig, Just. Eine Tür? Ich sehe keine. Gleich wirst du sie sehen. Und was ist dahinter? Das weiß nur Haddon. Eine Geheimtür. Wie öffnet man sie? Ach, Just, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt sagen, dass du deinen Grips mal ein bisschen anstrengen sollst. Aber ich bin ja nicht du. Siehst du das große Gesicht da vorne und die beiden Kleinen da? Was meinst du, warum ihre Augen so stechend wirken? Weil es mehr als nur Augen sind. Sie sind ein Mechanismus. Ganz genau. Man muss alle Mechanismen gleichzeitig betätigen. Los, Kollegen. Okay. So, auf mein Kommando. Okay. 1, 2, 3. Ja. Wow, die ganze Wand schiebt sich zur Seite. Wow, ich würde eher sagen, riecht ihr das nicht? Boah, doch. Hier ist wohl schon länger nicht gelüftet worden. Kommt, Kollegen, das sehen wir uns an. Dann mal hinein, in die gute Stube. Oh, Mensch, Peter, sag mal, hast du gefurzt? Nein, die Schuhe ausgezogen. Da unten ist etwas. Steinquader. In zwei Reihen. Das sind Jahrhunderte. Särge. Das sind Särge. Du hast recht. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, warum ständig von einer Grabanlage die Rede war. Steinsärge? Darauf hat es Hedden abgesehen? Wohl weniger auf die Särge selbst, als vielmehr auf deren Inhalt. Du meinst die Leichen? Wohl eher die Grabbeigaben. So wie Schmuck, Edelsteine, Gold. Sehen wir mal nach. Ja. Du willst sie öffnen? Ja, natürlich. Bist du wahnsinnig? Der Fluch! Sei nicht albern, Peter. Es sind nur Knochen. Die können uns wohl kaum etwas anhaben. Aber findest du es hier nicht unheimlich? Peter. Hey, seht mal, Kollegen. Der Sarg hier sieht aus, als wäre erst vor kurzem geöffnet worden. Auf allen anderen Deckeln liegt Staub. Und der hier liegt auch nicht ganz gerade drauf. Stimmt, Bob. Da hat sich vor kurzem jemand dran zu schaffen gemacht. Das sehen wir uns näher an. Ich weiß nicht just, Wenn was? Wenn er von innen geöffnet wurde. Quatsch. Bob, dann pack du mit an. Okay. Sieh schon. Leer. Was immer da drin war, jemand hat es vor kurzem rausgeholt. Nehmen wir also den nächsten. Den nächsten? Justus, da ist wahrscheinlich wirklich eine Leiche drin. Peter, weshalb sind wir hier? Um das Geheimnis der Insel zu lüften, oder? Na also, dann mach jetzt 10 cm vor dem Ziel nicht schlapp. Na schön. So, pack an. Eine Bombe! Habt ihr das gehört? Ein Sarg hat sich geöffnet. Wir müssen abhauen. Das war kein Sarg. Das war die Geheimtür. Sie ist zugefallen. Oh, verdammt! Zu! Die Tür ist zu. Wahrscheinlich funktioniert sie wie der Altar. Verflixt! Wie konnten wir so dämlich sein? Damit hätten wir doch rechnen müssen. Hier gibt es keinen Mechanismus. Wir sind gefangen! Gefangen in einer riesigen, stinkenden Gruft und niemand weiß, dass es diese Gruft überhaupt gibt. Eine sehr erstaunliche Gruft allerdings. Das musst du doch zugeben, oder? Was meinst du damit? Ich habe selten Särge gesehen, in denen Bomben statt Leichen aufbewahrt werden. In dieser Anlage wurden Waffen vom amerikanischen Militär entwickelt. Das ist das geheime Project Dragon. Hedden hat Wind von der Sache bekommen und wollte die Waffen haben. Aber wozu? Was will jemand mit einem Haufen Bomben? Ich meine, wir haben doch keinen Krieg. Wie naiv bist du eigentlich, Peter? Wir haben vielleicht ausnahmsweise keinen Krieg. Aber ein großer Teil vom Rest der Welt schon. Waffen werden immer und überall gebraucht. Und aus der Sprengkraft, die in dieser Höhle lagert, kann man eine ganze Menge Geld machen. Waffen an Länder liefern, die sich bekriegen? Das ist doch Wahnsinn. Ja, natürlich ist es das. In Ordnung, aber können wir uns weiter darüber Gedanken machen, wenn wir hier wieder raus sind? Aber wie sollen wir denn rauskommen? Dem Gestank nach zu urteilen, hat die Höhle keinen zweiten Ausgang. Was geht in deinem Kopf vor, Just? Hast du eine Idee? Was meint ihr, wie diese Höhle entstanden ist? Entstanden? Naja, wie der Rest wurde sie in jahrelanger Knochenarbeit in den Fels gehauen, oder? Falsch. Diese ist natürlichen Ursprungs. Sie ist ein Lavatunnel. Ein was? Ein Lavatunnel. Wir sind hier mitten in einem erloschenen Vulkan, schon vergessen? Als er von tausenden von Jahren ausbrach und die Lava aus dem Krater floss, kühlte die Oberfläche des Stroms schnell ab und erstarrte. Eine feste Decke entstand. Darunter war die Lava jedoch noch flüssig und strömte weiter und hinterließ einen Hohlraum. Diese Höhle. Schön, wir sind also in einem Lavatunnel. Und was fangen wir damit an? Das ist doch logisch, Zweiter. Die Lava muss irgendwohin geflossen sein. Mit anderen Worten, die Höhle muss einen zweiten Ausgang haben. Und den suchen wir jetzt. Kommt, Kollege. Okay. Was war das? Gib mir mal die Lampe, Just. Mein Gott. Das ist... Ein... ein Friedhof. Ja. Knochen. Der Boden war übersät von menschlichen Gerippen. Arme, Beine, Brustkörbe, grinsende Schädel mit leeren schwarzen Augenhöhlen. Teilweise waren sie von einer halb zerfallenen, stinkenden schwarzen Masse bedeckt. Knochenhände griffen in die klebrige Luft und schienen sich im tanzenden Licht der Taschenlampen zu bewegen. Das sind die Körper, die in den Särgen lagen. Die Leute, die die Bomben in die Särge gelegt haben, brachten die Leichen hierher. Das ist Grabschändung der übelsten Art. Und was jetzt? Jetzt suchen wir den Ausgang. Er muss irgendwo am Ende des Tunnels liegen. Niemals! Ich lag schon nicht über einen Berg von Leichen. Du kannst doch gerne hier bleiben. Wir sollten uns langsam entscheiden, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird die Lampe schon schwächer. Wir haben keine Wahl. Wir müssen da durch. Der Weg war ein einziger Albtraum. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Jedes ihrer Worte hallte als dutzendfaches Echo nach und es schien fast, als würden die Totenköpfe zu ihnen sprechen. Das leise Wispern der Skelette verfolgte sie den ganzen Weg. Die schwarze, übelriechende Masse stellte sich als Reste von Stoffen heraus, mit denen die Toten bekleidet gewesen waren. Ich glaube, das ist es, was hier so stinkt. Die Körper waren einbalsamiert worden, um sie haltbar zu machen. Doch als sie vor ein paar Jahren aus ihren Särgen geholt wurden, verfaulten sie rasend schnell. Von dem Fleisch ist ja nichts mehr übrig, aber die Gewänder sind immer noch getränkt mit Ölen und Salben. Du meinst, das hier sind nicht einfach bloß Skelette, sondern Mumien? Es wird hier immer besser. Raus hier, Jus. Beeil dich. Ich will raus hier. Los, mach schon. Der Weg schien endlos. Und die Lampe wurde immer schwächer. Bald schon folgten sie einem rötlichen Glimmen. Doch dann, endlich, erreichten sie das Ende des Tunnels. Eine Steinplatte versperrte ihnen den Weg. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen verborgenen Mechanismus. Ich hoffe, es klappt auch mit roher Gewalt. Ja. Sie bewegt sich. Los, weiter. Geschafft. Faszinierend. Ich denke, dass die Mikronesier irgendwann den Lavatunnel entdeckten und machten Makatau zu ihrer Toteninsel. Ich möchte diese Höhle unbedingt sehen. Ich auch. Und die Skelette natürlich. Glaub mir, Al, das möchtest du nicht. Es ist schaurig. Mir egal, ich will es trotzdem sehen. Ich denke, etwas anderes hat Priorität. Wir sollten Mr. Olin mit der Wahrheit konfrontieren. Vielleicht klärt er uns auch über den Rest der Geschichte auf. 3 Minuten später standen sie in der Kommandozentrale. Olin blickte noch immer starr geradeaus, während Professor Phoenix und Justus auf ihn einredeten. Diese Waffen wurden hier entwickelt. Warum wurde damit aufgehört? Und was machte Project Dragon zu einer solchen Geheimsache? Warum musste mit solchem Aufwand eine alte Grabstätte in ein Forschungslabor umgebaut werden? Und entweiht. Warum, Olin? Um ihre geliebten Bomben vor Wind und Wetter zu schützen? Es sind nicht meine geliebten Bomben. Erstens sind es keine Bomben, sondern Raketenköpfe. Und zweitens bin ich hier, um sie zu retten. Uns zu retten? Mr. Olin, wir müssen nicht gerettet werden. Glauben Sie mir, schon gar nicht vor der Wahrheit. Nicht vor der Wahrheit, aber vor dem Fluch der Toteninsel. Natürlich, der Fluch. Wie konnte ich den vergessen? Es gibt ihn wirklich. Wie bitte? Es gibt diesen Fluch tatsächlich. Deshalb wurde die Insel verlassen, nicht wahr, Mr. Olin? Genau. Nachdem die Anlage fertiggestellt worden war, starb fast die Hälfte der Männer, die hier gearbeitet hatten. Was war mit Ihnen, Olin? Wie ich schon sagte, ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich bin nur hier, um Sie alle vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Dem sicheren Tod, der alle ereilt, die zu lange auf Makatao sind. Es fängt schon an. Was meinen Sie damit? Was glaubst du, warum du so plötzlich krank geworden bist? Du hast die Ruhe der Toten gestört, wie wir alle hier. Hören Sie auf, Ihr Angst einzujagen! Mr. Olin, Sie wussten von der Grabhöhle. Sie haben einen Raketenkopf herausgenommen und uns als Bombe präsentiert. Wer sind Sie wirklich? Ich arbeite für den CIA. Ich sollte dafür sorgen, damit Sie nichts von den Raketen erfahren. Und woher wussten Sie, dass wir hier sind? Makatao ist satellitenüberwacht. Wann immer sich ein Schiff der Insel näherte, wurde es sofort registriert. Der CIA fand bei der Ankunft der Montana schnell heraus, was Hayden vorhatte. Der Plan war, eine Kampfeinheit loszuschicken, die dafür sorgte, dass nichts, was sie gesehen haben, an die Öffentlichkeit dringt. Was soll das heißen? Man wollte uns festnehmen? Nicht festnehmen, beseitigen. Sie Schwein! Nicht ich. Wie schon gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Er sagt die Wahrheit. So absurd es klingt, aber er ist einer von den Guten. Sie wollten uns retten, Mr. Olin, nicht wahr? Das stimmt. Ich erhob Einspruch und schlug vor, mich bei Sphinx einzuschleusen und dafür zu sorgen, dass sie alle so schnell wie möglich wieder abreisen würden. Eines ist mir trotzdem nicht klar. Man hätte Makatao einfach zum Sperrgebiet erklären können. Warum hat man das nicht getan? Warum war Project Dragon streng geheim? Oh mein Gott. Was ist? Die Bomben. Ich habe vor kurzem einen Artikel über die Geschichte der amerikanischen Atomversuche gelesen. Was da unten in den Steinsärgen liegt, das sind keine einfachen Raketenköpfe. Das sind Atomraketen. Was? Atomraketen? Ist das wahr, Olin? Nun, es ist nicht das, was Sie unter einer Atomrakete verstehen würden. Ich denke, ich weiß, was er meint. In diesem Artikel war von einem neuartigen Raketentyp die Rede. Die Atomsprengköpfe haben bei weitem nicht eine so große Sprengkraft, wie es sonst üblich ist. Moment mal. Was geht hier ab? Soll das heißen, wir rennen seit Tagen auf einem riesigen Atombombendepot rum? Spinnen Sie? Atomwaffen? Was für ein Wahnsinn war hier geplant? Ich glaube, ich schnalle es langsam. In dem Artikel stand, dass dieser neue Raketentyp zwar schon entwickelt, aber noch nicht getestet wurde. Die Regierung hat die Versuche verboten und das Projekt wurde gekippt. Zumindest wollte man das die Öffentlichkeit glauben machen. Es ist wahr, oder? Unter unseren Füßen liegen die Raketen, für die es ein Testverbot gab. Die Versuche sollten im Geheimen stattfinden. Hier auf Makatao. Wie bitte? Hier haben verbotene Atomtests stattgefunden? Nein, bevor die Tests gestartet werden konnten, wurde dieser Stützpunkt wegen der Todesfälle verlassen. Inzwischen wurde das gesamte Project Dragon aufgegeben. Das ist mir egal. Es ist und bleibt Betrug, Verrat, eine Riesenschweinerei. Na dann können wir ja endlich unseren Job erledigen. Was? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie wollen Hedden die Bomben wirklich liefern? Das ist unser Auftrag, nicht wahr? Das sind Atomwaffen. Was sollen Sie denn da für einen gequirlten Müll ab? Das ist aber der dreckigste Deal, von dem ich je gehört habe. Stopp. Ich bin Ihnen für Ihren gequirlten Müll recht dankbar, Mr. Schwartz. Mr. Olin, ich habe den Eindruck, dass Sie uns noch immer etwas verheimlichen. Beispielsweise, dass die Raketen dort unten völlig ungefährlich und damit wertlos sind. Was? Ich denke, das sind Atomraketen. Richtig, Peter. Raketen. Aber wer sagt uns, dass die atomaren Sprengköpfe noch enthalten sind? Wie meinst du das? Man kann den Sprengkopf entfernen, wie die Kugeln in einer Pistole. Genau das ist hier getan worden. Niemand, absolut niemand, lässt Atomwaffen auf einer einsamen Insel zurück. Nicht wahr, Mr. Olin? Du bist ein schlauer Junge. Dann ging es also nie darum, zu verhindern, dass Hedden in den Besitz von Atomwaffen kommt? Sie sollten lediglich dafür sorgen, dass niemand hinter das Geheimnis von Makatao kommt. Also gibt es gar keine Beute. Das wird Hedden nicht gefallen. Mr. Olin, es gibt einen Plan B, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, das wissen Sie ganz genau. Sie konnten uns von der Insel nicht vertreiben. Sollten Sie mit Ihrem Vorhaben scheitern, wird die Armee doch losgeschickt, nicht wahr? Ist die Sonne schon untergegangen? Jeden Moment. Dann ist es zu spät. Wenn die Schiffe bis Sonnenuntergang des zweiten Tages nicht verschwunden sind, ist das Zeichen für die Soldaten, hierher zu kommen. Mein Gott, wir müssen sofort weg hier. Die Explorer ist schnell, wir können ihnen noch entkommen. Sie werden nicht mit Schiffen kommen, sondern mit Hubschraubern. In einer Stunde sind sie hier. Ich habe einen Plan. Wir verlieren nur Zeit. Ich sage, wir sollten so schnell wie möglich verschwinden. Gegen Hubschrauber haben wir keine Chance. Sie werden uns abfangen, noch bevor Makatao außer Sichtweite ist. Dann lass hören, was du dir ausgedacht hast. Wir haben einen Vorteil auf unserer Seite. Die Soldaten glauben, sie könnten uns überraschen. Wir drehen den Spieß um. Wir müssen uns ein paar gemeine Fouls ausdenken. Mr. Olin, Sie wollten uns retten und uns gleichzeitig von der Insel fortschaffen. Auf welcher Seite stehen Sie jetzt? Ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Heißt das, Sie werden uns helfen? Ja. Moment mal. Soll das heißen, wir sollen dem Kerl vertrauen? Er ist ein Verräter. Aber er ist der Einzige, der uns jetzt helfen kann. Wie viele Soldaten werden kommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Dutzend, eher mehr. Mit wie vielen Hubschraubern? 2, vielleicht 3. Es gibt nur 2 mögliche Landeplätze auf der Insel. Den Krater und den kleinen Strand, wo die Explorer vor Anker liegt. Wo werden sie landen? Ich weiß es nicht. Im Krater nehme ich an. Aber sie werden das Schiff nicht unbewacht lassen. Was soll das heißen? Na, dass sie 2 oder 3 Leute am Strand absetzen und dann zum Gipfel der Insel fliegen werden. Professor Phoenix, was ist mit der Montana? Ist sie so gut versteckt, dass man sie auch aus der Luft nicht sehen kann? Nein, aber sie können dort nicht landen. Alles ist voll spitzer Felsen und dichtem Urwald. Da die Explorer an exponierter Stelle liegt, werden sie dieses Schiff bewachen. Das heißt, wir nehmen die Montana. Soll das heißen, wir werden doch fliehen? Ja, aber erst nachdem wir die Soldaten bewegungsunfähig gemacht haben. Aber bis nach Kalifornien brauchen wir eine Woche. Wir werden auch nicht nach Kalifornien fahren, sondern nach Ponape. Bis dahin brauchen wir 8 Stunden. Und morgen früh um 8 geht von dort ein Direktflug nach Los Angeles. Wir haben also noch Zeit bis Mitternacht, um vom Makatao zu verschwinden. 3,5 Stunden, in denen wir die Soldaten irgendwie beschäftigen müssen. Wie sollen wir das bitte schön anstellen? Also erstmal muss jemand zum Strand runter und die Explorer lahmlegen, damit die Soldaten uns nicht mit dem Schiff folgen können. Außerdem muss das Motorboot weggeschafft werden. Am besten in die Bucht. Al, traust du dir das zu? Kein Problem. Schließlich bin ich deshalb von Mr. Haddon für die Expedition ausgewählt worden. Ich bin der Einzige hier, der sich mit Schiffen auskennt. Jeder hier hat seine Aufgabe. Peter, du begleitest ihn. Am besten nehmt ihr Anne mit. Und Mr. Orlin wird euch ebenfalls begleiten. Ihr bringt ihn an Bord der Montana und verschnürt ihn dort gut. Dann wird er uns keinen Ärger mehr machen. Hey, was soll das heißen? Ich habe euch schließlich geholfen. Tut mir leid, Mr. Orlin. Aber so weit geht mein Vertrauen dann doch nicht. Auf geht's. Und wir decken inzwischen die Kaffeetafel. Wie bitte? Wir werden unserem Besuch einen sehr netten Empfang bereiten. Ein Brummen, noch weit entfernt. Aber es kam fast näher. Aus dem dumpfen Laut schälte sich ein schnelles Knattern heraus. Bob, Juan, Mr. Schwartz und Professor Phoenix kauerten in einem Gebüsch. Sie kommen. Zum Glück nur 2 Hubschrauber. Sie suchen die Küste ab. Hoffentlich sind Peter und die anderen in Sicherheit. Da! Sie landen im Krater! Sie sind zu 8. Sie gehen zum Altar. Sie gehen hinein. Nicht alle. 2 sind draußen geblieben. So, die Explorer wird sich so schnell nicht mehr vom Fleck bewegen. Was hast du angestellt? Vorsicht, der Feind hört mit. Sagen wir so. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere lieben Freunde einige Stunden brauchen werden, um überhaupt zu verstehen, was kaputt ist. Von der Reparatur ganz zu schweigen. Okay, dann lass uns jetzt mit dem Motorboot zur Montana fahren. Da ist die Montana. Ich werde mich hinlegen. Ich bin zu Tode erschöpft. In Ordnung. Da sind die Hubschrauber. Sie haben wahrscheinlich ein paar Soldaten abgesetzt, um die Explorer zu bewachen. Jetzt fliegen sie rauf zum Krater. Nein, die machen weiter unten halt. Was machen die denn da? Sah aus, als hätten sie noch jemanden abgesetzt, oder? Mitten im Urwald? Was? Oh nein. Was ist denn? Sie sind nicht mitten im Urwald gelandet. Sondern? Am Ende des Knochenganges. In der Kommandozentrale löste Justus die letzte Schraube der Festplatte. So, Beweisstück A. In Ordnung, dann verschwinden wir mal, bevor unsere Freunde hier auftauchen. Die beiden gingen durch die Stahltür in die Anlage und waren wenige Minuten später in dem Raum mit den Überwachungsmonitoren. Sind sie? 6 Stück. Jetzt gehen sie zu der Panzertür. Oh, 2 bleiben davor stehen. Verflixt. Kommt schon, Jungs. Was lungert ihr denn da noch an der Tür rum? Seid tapfere Soldaten, folgt euren Kameraden. Was sollen wir jetzt tun? Abwarten. Wir können nicht mehr lange warten. In 5 Minuten haben sie die obere Ebene durchkämmt. Und dann werden sie nach unten kommen. Du musst die Tür schließen, Justus. Dann haben wir 4 Soldaten hier drin und 2 da draußen. Und diese 2 können den Rest warnen. Das ist zu riskant. Wir warten. Wir müssen hier noch rechtzeitig verschwinden. Hast du das vergessen? Da, sie haben den Fahrstuhl erreicht. Jetzt begreifen sie wohl gerade, dass er kaputt ist. Die anderen beiden kommen ihnen nach. Klappe zu, Affe tot. Und zu mit der Panzertür. So, die sind erstmal beschäftigt. Und jetzt nichts wie weg hier. Oh, diese Wandmalereien sind herrlich. Sie werden staunen, wenn sie den Geheimgang sehen. Wir müssen die Augen der Köpfe drücken. Ist dir eigentlich schon der Gedanke gekommen, dass sie auch diese Höhle kennen und uns folgen könnten? Ja, aber sie werden eine Weile brauchen, um das zu begreifen. Und so perfekt eingespielt das Team auch ist, es hat einen Nachteil. Die Truppe ist unflexibel. Sie hatte den Befehl, in die Anlage einzudringen und uns rauszuholen. Das funktioniert nun nicht mehr. Kommen Sie, da hinten ist der Ausgang. Mein Gott, oh, die ganzen Knochen, das ist entsetzlich. Licht aus! Da vorne ist jemand. Unser Fluchtweg ist versperrt. Verdammt! Okay, was nun? Wir überlisten sie. Und wie? Sie erwarten auf dieser Insel erwachsene Männer. Ich bin nur ein Junge. Sie haben keine Ahnung, dass ich zu ihnen gehöre. Ich lenke sie ab. Also gut. Versuchen wir es. Stehen bleiben. Um Himmels Willen! Was ist denn hier los? Umdrehen! Sind Sie hier, um diese Verrückten zu schnappen, ja? Oh, Gott sei Dank. Haben Sie meinen Funkspruch also empfangen? Sind Sie deshalb hier? Hören Sie, Sie müssen diese Kerle festnehmen. Wissen Sie, wo sie sind? Soll ich es Ihnen zeigen? Du weißt, wo sie sind? Ja, aber natürlich. Schließlich mache ich einen großen Bogen um diese Typen. Es ist gleich da vorn. Du bleibst hier. Dan, kette ihn mit den Handschellen an die Kufen. Voll dabei. Hey, was soll denn das? Ich sagte doch, ich bin nicht derjenige, den sie suchen. Machen Sie mich sofort wieder los. Das ist Freiheitsberaubung. So, die träumen süß. Sie haben genau den Fehler gemacht, den ich erwartet hatte. Ihre Augen waren fast überall, aber es gab eine Richtung, in die Sie nicht gesehen haben. Nach oben. Als wir uns von den Monolithen auf Sie stürzten, hatten Sie keine Chance. Eine Glanzleistung. Ketten wir Sie an die Helikopterkufen. Und dann machen wir diese beiden Dinger erstmal flugunfähig. Gruppe 4 an Gruppe 3, bitte kommen. Das Funkgerät. Gruppe 3, kommen. Was machen wir denn jetzt? Wir können gar nichts machen, nur verschwinden. Na dann wissen Sie, dass hier oben was schiefgelaufen ist. Na, da können wir nur hoffen, dass Justus' Plan inzwischen funktioniert hat. An Gruppe 1, 2 und 3. Höchste Alarmbereitschaft. Man hat uns hier drin eingesperrt. Er hat. Wir müssen zurück. Wir können nicht zurück. Man kann die Geheimtür nicht von innen öffnen. Dann werden sie uns schnappen. Es sei denn, wir verstecken. Denn hinter den Särgen? Nicht hinter den Särgen. Wir sollen uns in den Särgen verstecken? Peter ist da draußen. Wie bitte? Denn dieser Vogelruf, das ist unser Geheimzeichen. Er will uns etwas mitteilen. Wahrscheinlich will er uns warnen. Nein, er will uns hier rausholen. Da draußen. Wir müssen sie schnappen. Los, zurück. Großartig, Peter. Kommen Sie, Dr. Svensson. Wir müssen draußen sein, bevor die beiden Burschen zurückkehren. Bist du verrückt, so laut zu schreien? Wieso? Wir wollen die Kerle doch aus dem Tunnel herauslocken, oder? Und wir werden auch so weitermachen. Du läufst rechts rum, ich links. Das Spiel ist beendet, sobald die Kerle weit genug vom Eingang der Höhle weg sind. In 10 Minuten sind wir uns auf der Montana. Okay. Abwechselnd stießen Peter und Al die Schreie aus. Immer, wenn die Soldaten Peter fast erreicht hatten, schrie Al und Peter schrie wieder, als sie in Als Nähe waren. Dabei entfernten sie sich immer weiter voneinander. Schließlich, als die Soldaten gerade auf halbem Weg zwischen ihnen waren, gaben sie keinen Laut mehr von sich. Die Männer irrten noch eine Weile umher, dann gaben sie es auf und kehrten zur Höhle zurück. Gute Arbeit, Al. Ebenfalls. Jetzt müssen Dr. Swenson und Justus es nur begriffen haben und gleichzeitig abgehauen sein. Und wenn auch mit Bob alles klargegangen ist, können wir gleich verschwinden. Mir reicht's auch langsam mit dem Südseeurlaub. Anne, du solltest dich doch ausruhen. Warum Olin ist weg. Er ist abgehauen. Irgendwie muss er sich von den Fesseln befreit haben. Hört ihr mir überhaupt zu? Olin ist weg. Er wird zu Explorer laufen und den Soldaten sagen, dass sie das falsche Schiff bewachen. Sie werden bald hier sein. Und wir können auch nicht mit der Explorer abhauen, weil Al sie lahmgelegt hat. Wir sitzen hier fest. Früher oder später kriegen sie uns. Ja, ganz genau so wird es kommen. Alles verläuft nach Plan. 5 Minuten später trafen Justus und Dr. Swenson ein. Ach, danke, Peter. Das war Rettung in letzter Sekunde. Wie lief es hier? Perfekt. Als ich ihn unter Deck an einen Stuhl band, habe ich den Knoten extra locker gemacht, genau wie du gesagt hast. Während wir unterwegs waren, ist Olin geflohen. Nun klärt mich doch mal auf. Warum habt ihr es darauf angelegt, dass Olin flieht? Damit er zu Explorer läuft und den Soldaten sagt, dass wir mit der Montana fliehen werden. Und wozu soll das gut sein? Sie werden uns schnappen. Werden sie nicht, weil wir jetzt nämlich an Bord der Explorer gehen. Aber die Explorer ist hinüber. Falsch. Ich wusste, dass Olin Schwierigkeiten machen würde, sobald er Gelegenheit dazu bekommt. Also war mein Plan, ihn mit falschen Informationen zu versorgen und ihm dann die Möglichkeit zur Flucht geben. Jetzt lockt er die Soldaten von der Explorer fort und das ist genau in unserem Sinne. Und was hast du dann im Maschinenraum gemacht, Al? Du warst bestimmt 10 Minuten da unten. Alles fake. Es sollte doch möglichst echt wirken. Was ist mit Professor Phoenix und den anderen? Die wissen Bescheid und werden zur Explorer kommen, sobald sie die Hubschrauber flugunfähig gemacht haben. Und jetzt los, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mit dem Motorboot paddelten sie um die Insel. Als sie die Explorer erreichten, blickte der dritte Detektiv zu ihnen herunter. Sind alle da? Ja. Wir sollten verschwinden, bevor sie zurückkehren. Ich lasse die Maschinen an. Wir fahren im Boot neben euch her. Okay. Sie begreifen bestimmt langsam, dass sie uns auf den Leim gegangen sind. Vermutlich versuchen sie gerade über Funk Kontakt mit Kawaii allein aufzunehmen. Aber wir haben das Funkgerät zerstört. Ciao, Lieben. Sehen Sie mal, wie Sie wieder nach Hause kommen. Ich habe dem Kerl nie getraut. Natürlich. Hey, was ist das? Irgendwas am Ufer. Vielleicht Taschenlampen. Zu Hilfe, Taschenlampen. Ich habe kein gutes Gefühl. Hey, ihr da oben. Habt ihr die Lichter gesehen? Ja. Was? Das ist die Montana. Aber das ist unmöglich. Ich habe den Motor sabotiert. Sie können uns nicht folgen. Sie tun es aber. Offenbar war deine Arbeit diesmal nicht gründlich genug, Al. Sie halten direkt auf uns zu. Wie schnell ist die Montana? Können wir sie abhängen? Nein, die Montana ist schneller als die Explorer. Verdammt. Schwarz! Volle Kraft! Das wird uns nicht retten, Juan. Wir brauchen 8 Stunden bis Punape. Bis dahin hat die Montana uns 10-mal eingeholt. Sie schießen auf uns! Keine Angst, das sind nur Warnschüsse. Aus der Entfernung können sie gar nicht treffen. Noch nicht. Aber sie kommen näher. Was sollen wir nur tun? Wir müssen auf das Motorboot umsteigen. Es ist zwar etwas eng für 9 Leute, aber damit hängen wir das Schiff locker ab. Ja, das ist die einzige Lösung. Wir müssen die Explorer aufgeben. Schnell verlieren wir keine Zeit. Wenn wir stoppen, ist die Montana in 5 Minuten bei uns. Es könnte knapp werden. Dann stoppen wir eben nicht. Könnt ihr das Boot gut genug steuern, um das Manöver bei voller Fahrt durchzuführen? Ich denke schon. Gut, Kurs geradeaus halten. Wir gehen runter. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber wir haben noch ein Problem. Mit dem Boot schaffen wir es zwar in der Hälfte der Zeit bis nach Ponape, aber unser Flug geht erst morgen früh. Bis dahin hat die Montana die Insel ebenfalls erreicht. Oh nein. Anne, was machst du da? Nicht auf das Schiff klettern! Was? Lass die Strickleiter da! Sie rennt zum Steuer. Anne, komm zurück! Anne! Sie ist wahnsinnig geworden! Peter, lenke uns vom Schiff weg. Wir müssen sehen, was sie vorhat. Aye, aye, Captain Jonas. Sie steht am Steuer. Sie lenkt das Schiff herum. Oh mein Gott! Sie fährt auf die Montana zu. Mit voller Kraft. Sie geht auf Kollisionskurs. Wenn die Explorer die Montana rammt... Vielleicht will sie die Soldaten dazu bringen, abzudrehen. Aber die denken gar nicht dran. Dreh ab, Mädchen! Dreh ab! Die Soldaten versuchen auszuweichen. Anne geht schon wieder auf Kollisionskurs. Sie will sie wirklich rammen. Da! Sie springt vom Bord! Halt auf sie zu! Wir müssen sie aus dem Wasser ziehen. Ist den Soldaten und Olli nichts passiert. Anne, da ist sie. Anne, komm, wir helfen dir. Was ist mit den Soldaten? Wir können doch nicht zulassen, dass sie... Alles in Ordnung. Sie sind alle auf den Rettungsinseln. Seht doch, die Explorer und die Montana sinken. Weg hier, bevor die da drüben noch auf dumme Gedanken kommen. Anne, was hast du getan? Miss Fox, sie... Nicht Fox. Bitte? Ich heiße nicht Fox. Mein Name ist Anne Hedden. Tauchte die aufgehende Sonne die Insel in goldenes Licht. Justus sah aus dem Fenster, bis Ponape hinter ihnen verschwunden war. Anne war nach ihrer Rettung aus dem eisigen Wasser in einen fiebrigen Dämmerschlaf gefallen. Sie war schwer krank. Ich glaube, sie wacht auf. Hallo Anne, wie geht es dir? Miserabel. Wir haben es bald geschafft. Noch ein paar Stunden und wir bringen dich sofort ins Krankenhaus. Gut. Anne Hedden also. War das dein Ernst? In lebensgefährlichen Situationen bin ich immer ernst. Bist du Joseph Heddens Tochter? Mm-mm. Seine Schwester. Und dein Bruder hat dich auf diese Expedition geschickt? Nein, er weiß nichts davon. Ich habe mich bei Sphinx eingeschlichen. Ich wusste, dass meine Geschwister etwas Übles planen. Sie haben so viel Geld und Macht. Und beides nutzen sie nur, um noch mehr Geld und Macht zu gewinnen. Das musste ein Ende haben. Also bin ich nach Makatao gefahren, um ihre Machenschaften aufzudecken. Reicht das fürs Erste? Ja, das heißt fast. Warum hast du die Explorer auf Kollisionskurs geschickt? Du hättest dabei sterben können. Um es Joseph zu zeigen. Wir haben seinen Plan zwar vereitelt, aber ein Verbrechen können wir ihm wahrscheinlich nicht nachweisen. Aber ich wollte ihn treffen. Ich wollte ihn endlich für das bezahlen lassen, was er getan hat. Nun hat er 2 Schiffe weniger. Genau. Und das kostet ihn Millionen. Außerdem wird er sich nun verantworten müssen. 2 Schiffwracks auf dem Meeresgrund sind Beweise, die sich nur schwerlich beseitigen lassen. Danke, Anne. Dr. Svensson, Mr. Hedden wird nicht der Einzige sein, der sich verantworten muss. Das kommt ganz drauf an. Sobald wir gelandet sind, werden wir von Polizei und Presse belagert sein. Wir müssen die Geschichte mit den Atomversuchen an die Öffentlichkeit bringen. Das sehen Sie doch hoffentlich genauso, oder? Selbstverständlich. Dabei wird auch alles andere zutage kommen. Die Machenschaften von Sphinx. Sie alle werden vor Gericht landen. Und vielleicht im Gefängnis. Das hängt davon ab, ob ihr 3 uns verratet oder nicht. Wie meinen Sie das? Außer uns 9 sind noch 30 weitere Passagiere an Bord. Meinst du, es würde auffallen, wenn sich 6 abgerissene Gestalten unter die anderen 30 mischen und verschwinden? Entschuldigen Sie mich kurz, ich muss telefonieren. Vor einem Flugzeug gibt es ein Satellitentelefon. Hallo, Jelena. Justus! Himmel, Justus, wo seid ihr? Geht es euch gut? Was ist passiert? Wir sitzen im Flugzeug nach Hause. Wir sind müde, aber gesund. Und passiert ist so viel, dass mich dieses Gespräch ein Vermögen kosten würde, wenn ich es dir jetzt erzähle. Gott, bin ich erleichtert. Du darfst uns gerne am Flughafen abholen. Aber bis dahin musst du noch etwas für uns erledigen. Was immer du willst, schieß los. Benachrichtige Inspektor Cotta. Die Polizei? Aber der CIA? Ich weiß. Aber deshalb sollst du auch nicht nur den Inspektor anrufen, sondern auch die Presse. Du meinst Bobs Vater? Nein, den besser nicht. Aber dafür alle anderen Journalisten. Ich will, dass es am Terminal nur so von Presse wimmelt. Du bist ein Naturtalent im Telefonieren, Jelena. Du machst das schon. Ach ja, falls ein größeres Militäraufgebot am Flughafen herumlungern sollte, wunder dich nicht. Die werden ganz schnell verschwinden, sobald sie die Kameras sehen. Bob war der Erste, der den Terminal verließ. Er war noch nicht ganz aus der Tür getreten, da raste schon Jelena mit dem Rollstuhl auf ihn zu. Bob! Jelena! Oh, wenn ich könnte, würde ich dir um den Hals fallen. Hier wimmelt es ja nur so von Presse. Du hast ganze Arbeit geleistet, Jelena. Danke. Justus Jonas, was geht hier denn vor? Was haben die ganzen Reporter hier zu suchen? Dafür seid ihr doch verantwortlich. Wo seid ihr da schon wieder reingeraten? Diesmal habt ihr es wirklich zu weit getrieben. Guten Tag, Inspektor. Ich gebe Ihnen absolut recht, wir haben es zu weit getrieben. Ja, aber wie so oft konnten wir gar nichts dafür. Es ist einfach so passiert. Ich will ein paar Antworten. Sofort. Die bekommen Sie. Jetzt gleich. Bevor unser Publikum, das noch gar nicht weiß, warum es hier ist, gelangweilt abhaut. Ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind. Kommen Sie näher. Hier bekommen Sie Ihre Story. Justus Jonas, ich warne dich. Das ist kein Witz mehr. Nein, Inspektor, es ist leider auch keiner. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich eine dichte Traube um die 3 Fragezeichen gebildet. Justus blickte über die Menge hinweg. 6 unauffällig wirkende Menschen entfernten sich langsam. Kurz vor dem Ausgang drehten sich alle noch einmal um. Dr. Svensson hob kurz ihre Hand und lächelte. Dann gingen sie. Zwei Wochen später saßen die 3 Fragezeichen und Jelena vor der Zentrale auf dem Schrottplatz und genossen die Ruhe um sich herum. Ruhe, das haben wir seit unserer Rückkehr nicht mehr gehabt. Erst die Journalisten, die alles und immer wieder hören wollten. Und dann die Verhöre der Polizei. Mann, Cotta war ziemlich sauer, dass wir die Sphinx-Mitglieder gehen lassen haben. Was können wir denn dafür, dass sie sich klammheimlich aus dem Staub gemacht haben? Dafür kann man uns doch nicht verantwortlich machen. Cotta schon. Er weiß ganz genau, wie der Hase läuft. In den nächsten Tagen stehen uns noch weitere Verhöre bevor. Echt? Haben die nicht langsam die Schnauze voll? Diesmal ist es ein Verhör vor dem Untersuchungsausschuss, der gebildet worden ist, um den unerhörten Anschuldigungen, die wir gegen die Regierung der Vereinigten Staaten vorgebracht haben, nachzugehen. Sie werden nichts vertuschen können. In der heutigen Los Angeles Post ist ein Riesenfoto von unseren Steinsärgen mit dem explosiven Inhalt. Ich hoffe nur, die Journalisten sind vorsichtig und gehen alle gleich nach ihrem Besuch auf Makatao zum Arzt. Zum Arzt? Wieso das denn? Man hat jetzt herausgefunden, was es mit dem Fluch der Toteninsel auf sich hat. Die Todesfälle von damals und Anns Krankheit sind aufgeklärt worden. Aspergillus flavus. Wie bitte? Das ist ein neues Lieblingswort. Er sagt es schon mal am Tag. Aspergillus flavus, Aspergillus flavus, Aspergillus flavus. Ein Schimmelpilz. Er hatte sich in den Gräbern entwickelt. Die langsam verwesenden Körper boten den idealen Nährboden dafür. Als die Särge geöffnet wurden, drang der Pilz nach draußen. Er greift die für Krankheiten anfälligen Organe äußerst aggressiv an, was ohne ärztliche Behandlung zum Tod führen kann. Daher gab es damals die verschiedensten Todesursachen. Der Pilz hat sich inzwischen in der ganzen unteren Anlage ausgebreitet. Und dort war Enya gefangen. Aber wie ich erfahren habe, ist sie inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ach du meine Güte. Und was ist mit euch? Ihr wart doch auch da unten. Ihr seid der tödlichen Spur gefolgt. Alles schon abgecheckt. Wir haben eine Spritze bekommen, die das Immunsystem stärkt. Keine Sorge. Das ist echt Wahnsinn. Ihr habt eine Riesensache aufgedeckt. Erst die Atomtests, jetzt die Todesfälle. Ihr seid Helden. Helden? Alle hassen uns. Kotter zum Beispiel. Er wird es uns nie verzeihen, dass wir ihm Sphinx nicht ausgeliefert haben. Ach was. Darüber ist er längst hinweg. In Wirklichkeit ist er sogar stolz auf uns. Das wird er natürlich niemals zugeben. Ich bleibe dabei. Er ist stinksauer. Und nicht nur er. Am schlimmsten ist es meinen Eltern. Inzwischen kriegt meine Mutter die Krise, wenn sie den Namen Justus Jonas nur hört. Das ist ja wohl die Höhe. Als ob ich an allem schuld wäre. Tante Mathilda ist auf euch beide aber auch nicht besonders gut zu sprechen. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Dabei ist doch allen klar, wer hier der Schuldige ist. Skinny Norris. Der gute Skinny hat sich erstmal aus dem Staub gemacht. Er sei im Urlaub, sagten seine Eltern. Aber irgendwann kommt er zurück. Und wenn das alles hier vorbei ist und die Wogen sich geglättet haben, dann nehmen wir ihn uns vor. Auf jeden Fall. Aber meinst du, dass sich die Wogen jemals glätten werden? Das müssen sie. Sonst wäre das Ende der drei Fragezeichen. Und das wäre wirklich schade. Gerade jetzt, wo ich euch doch so ein schönes Geschenk mitgebracht habe. Ein Geschenk? Davon weiß ich ja gar nichts. Du musst ja auch nicht alles wissen, Süßer. Süß? Hier. Ein neues, schickes Design, damit Justus sich nie wieder über altmodische Visitenkarten beschweren muss. Bitteschön. Bitteschön.